Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 104 und wir nehmen heute am Sonntag, den 3. März 2024 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und am anderen Ende der Leitung sitzt die Frau, für die die Party noch lange nicht zu Ende ist. Hallo Sonja, ich grüße dich. Hallo Sascha, oh, das erklärt sich erst später. Ja, genau. So, bleib dran. Cliffhanger. Sonja, wie geht's dir? Wir haben uns jetzt ja schon wieder 14 Tage nicht gehört, weil wir ja eine Pause haben wir ja nicht gemacht, aber wir sind jetzt wieder in den normalen Turnus, ne? Wollte ich gerade sagen, das ist, wie nennen wir das? War das eine Pause? Nein, war es natürlich nicht. Wir haben ja eine Folge eingeschoben, extra für den deutschen Vorentscheid und jetzt sind wir wieder im normalen Rhythmus. Ja, wir haben so viel zu besprechen, ich bin so gespannt. Also ich habe versucht, mir das alles nochmal irgendwie klarzuziehen, weil das jetzt so viele neue Sachen sind und wir sind einfach mittendrin, ne? Also auf jeden Fall. Wenn man auch so am Anfang der Saison dachte, ach, da kann man mal über einen Namen sprechen, der jetzt schon draußen ist. Jetzt ist es wirklich so viel News. Ich fühle mich fast ein bisschen überwältigt davon. Ja, also die nächsten 2 Monate, bis dann das Finale des Eurovision Song Contest war, wird es noch eine ganze Menge zu besprechen geben. Wir haben heute einige Vorentscheide, viele, viele Songs, die reinkommen. Ich glaube, auch in der nächsten Woche wird es noch einiges reinpurzeln, weil bald ist ja auch schon die Deadline, bei der die Länder oder beziehungsweise die Sender bei der EBU die Songs einreichen müssen. Und da wird bestimmt ja noch einiges kommen. Ich glaube, wir sind jetzt so bei, 25 Liedern von 37, die jetzt schon bekannt sind. Ja, es sind schon mehr. Ja, und insofern ist es dann, glaube ich, wird spannend. Und das macht ja so diese ESC-Saison ja dann auch, wenn sie so richtig Fahrt aufnimmt, ja auch richtig spannend. Ja, wir machen hier einen Eurovision Song Contest Podcast. Und der nächste, der von 2024 steht an und es gibt zu diesem Wettbewerb immer 2 Semis und ein Finale. Die beiden Semifinals finden am 7. und 9. Mai statt. Da sind die meisten Länder müssen sich in einem der Halbfinals qualifizieren, damit sie überhaupt in das Finale des Eurovision Song Contest kommen. Deutschland ist schon automatisch für das Finale gesetzt, so wie Italien, Spanien, Großbritannien und Frankreich und natürlich auch der diesjährige Gastgeber, die Schweden. Und das Finale findet dann am 11. Mai 2024 statt. Jetzt fragt ihr euch, wo? Und zwar in Malmö in Schweden, weil ja Loreen mit Tattoo den Eurovision Song Contest 2023 gewonnen hat. Und daher darf Schweden auch diesen Contest auch ausrichten. Ja, wir haben jetzt gerade mal über Teilnahme gesprochen. Da in der letzten Ausgabe, in der 103, haben wir ja schon über die Teilnahme Israels gesprochen. Nachdem die Gremien der EBU nämlich abschließend einer Teilnahme Israels zugestimmt haben, gibt es nun einen weiteren Konflikt, nämlich den um den Liedtext, den der Sender Kahn jetzt für die Sängerin Iden Golan eingereicht hat. Und mittlerweile gibt es zwei Versionen, nämlich einmal October Rain, das war die erste Textform, die eingereicht wurde, und dann Dance Forever. Und die EBU hat das als politisch und damit nicht regelkonform abgelehnt. Und jetzt gibt es einen Riesenhype darum, ist das jetzt politisch? Und die israelische Nachrichtenwebsite Ynet hat berichtet, dass Offizielle des israelischen Außenministeriums es für möglich halten, dass Israel womöglich sogar noch seine ESC-Teilnahme sogar zurückzieht. Mittlerweile hat sich wohl auch der Staatspräsident Herzog eingeschaltet und versucht, in dem Streit zu vermitteln. Weil es natürlich auch letztendlich ja ganz wichtig ist, dass Israel auch an diesem Song Contest letztendlich teilnimmt und im Grunde auch sichtbar wird. Die beiden Versionen, ich habe sie mir ja mal durchgelesen, die haben ja die Kollegen von ESC Kompakt, haben das ja auch in 2 Artikeln auch nochmal dargelegt, man kann das nochmal nachlesen. Du hast dich ja wahrscheinlich auch mit den Texten mal beschäftigt, ich weiß ja, dass du da sehr, sehr genau immer in die Textrecherche auch reingehst bei den einzelnen Songs. Welchen Eindruck machen denn diese beiden Texte für dich, dieses October Rain und Dance Forever? Also ich muss gestehen, ich kann nur über den ersten reden, beim zweiten habe ich es noch gar nicht gelesen, weil es mich ermüdet, diese Diskussion auch so ein bisschen. Ja. Yeah. Also, natürlich bei October Rain kannst du sofort was rauslesen, wenn du es willst. Also das ist ja klar, allein schon der Titel. Ich meine, vielleicht ist es sogar, wenn man den Titel eben nicht October Rain genannt hätte, vielleicht wäre man dann damit eher durchgekommen. Also weil Oktober ja einfach auf diesen Monat verweist, in dem die Hamas da angegriffen hat. Also das weiß ja auch jeder, und das so prominent in den Titel zu packen, da kann man natürlich dann wenig verschleiern und sagen, ach, so politisch ist das doch gar nicht. Generell finde ich diese Diskussion um politische Texte, die finde ich so ein bisschen lahm. Also weil, was ist denn nicht politisch? Das ist so dieser langweilige Love-Song dann einfach, und sowas will man haben, weil auch so viele Künstler und Künstlerinnen, die wir haben, sind ja auch an sich schon politisch. Wenn du denkst, ist Conchita Wurst, wenn die da steht, ist das kein politischer Auftritt. Das ist politisch durch und durch. Also natürlich, da reden wir da nicht von einem Songtext, aber so dieses Märchen vom unpolitischen Eurovision Song Contest, das ist ja Quatsch. Also das ist ja einfach nicht so. Und dann muss man das irgendwie klarer ziehen. Und das ist alles so unklar und schwammig, und da kann natürlich kann die EBU sagen, ja, politisch regeln, fertig. Das ist dann völlig undurchsichtig. Also so, was stört euch da konkret dran? Das will ich dann wissen. Und ja, man findet diese Referenzen, wenn man sie sucht, auf jeden Fall. Und dann, ja, ich will jetzt einfach das, was ist das, 11. März, Deadline Day sozusagen. Und dass man dann weiß, wer nimmt jetzt alles teil und wer nicht. Und dann werden wir es wissen. Und wir kennen jetzt auch den Song nicht. Da gibt es ja auch nochmal, klar, es geht jetzt um den Text, aber in so einem Song hat ja auch ein bisschen mehr als ein Text, auch wenn ich manchmal nicht danach klinge, aber es ist ja nun so. Und da macht es ja auch nochmal einen Unterschied, um es jetzt sehr plakativ zu sagen, ob du so wie bei Jamala, da war ja wirklich dieser Beat hinten dran, das waren ja so, das sollten ja irgendwie auch Bomben sein, die so fallen. Also das war ja wirklich so Schläge nochmal, das ist ja auch was anderes, als wenn du so ein Dance-Pop-Unicorn hinten dran hast. Also da fehlt mir jetzt auch noch so ein bisschen der Gesamteindruck in allem. Den werden wir im Zweifel vielleicht auch gar nicht kriegen. Also je nachdem, ob es dann veröffentlicht wird oder nicht. Aber ja, ich finde, da warten wir jetzt einfach ab. Und die EBU kann sich da immer einen schlanken Fuß machen und sagen, tja, politisch und tschüss. Also, und dass Israel sagt, natürlich wollen wir da teilnehmen, wollen wir da sichtbar sein, dass das in deren Interesse ist, auf jeden Fall. Vielleicht wäre es für den ESC aber auch besser, wenn diese politische Diskussion dann weg ist und wenn sie sagen, okay, wir ziehen uns zurück, und dann haben sie ja auch ihre eigene Erzählung von wegen, ah, die Bösen wollten uns nicht, da bei der EBU, und von wegen politisch und andere dürfen doch auch, blablabla. Ach, wir warten es jetzt einfach mal ab. Wir haben ja gleich, wenn wir über Island reden, haben wir ja auch nochmal so einen anderen Teil dazu, der jetzt so knapp an uns vorbeigegangen ist, was ja auch nochmal politisch arge Brisanz reingebracht hätte. Ja. Ich warte jetzt einfach ab, und wenn wir die Songs irgendwann mal zu hören kriegen, kann man vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, also ich kann eigentlich auch nur noch ergänzen, ich habe mir tatsächlich auch mal beide Texte durchgelesen. October Rain ist wohl der Liedtext, der auch so als erstes eingereicht wurde, und der lässt schon, finde ich, sehr viel Interpretationsspielraum da, und ich glaube, davon politisch zu sprechen, ist, finde ich, übertrieben, finde ich auch bei dem zweiten Liedtext Dance Forever, wobei der ein bisschen, zumindest an dem Text kann man lesen, der sehr staccatohaft immer nur so in zwei, drei Wörtern, also da hört man schon mehr raus unter dem Motto, da fliegen die Bomben und so weiter. Aber nichtsdestotrotz finde ich tatsächlich beide Texte auch eher harmlos. Und das sozusagen hinein zu interpretieren, finde ich eigentlich auch ein bisschen falsch. Was ich finde nur so auf Seiten von Israel dann leider so ein bisschen schade finde, man hört jetzt so gar nicht, was tatsächlich die Künstlerin dazu sagt, ne? Also ich sag mal, der wird jetzt so tatsächlich dieses Ränkespiel auf deren Rücken sozusagen ausgetragen. Und insofern so hat die, so hört es sich im Moment jetzt gerade an, so überhaupt gar kein Mitspracherecht über das, was sie wirklich auf der Bühne da singen möchte. Und das macht das Ganze da tatsächlich so ein bisschen schade. Aber ich denke auch, selbst ein Liebeslied kann hochpolitisch sein, weil es keine Ahnung, vielleicht auch um gleichgeschlechtliche Liebe geht oder dann ist es auch schon gleich politisch. Also das nehmen ja auch manchmal gerne auch selbst ESC-Fans zum Anlass, oh, das ist jetzt politisch, wenn ihnen irgendwie ein Song oder so nicht gefällt. Ich finde, das muss schon irgendwie möglich sein und solange da nicht vielleicht heißt, wir bombardieren dies und dies Land irgendwie in einem Liedtext, sollte man das auch wirklich, sollte man auch wirklich da fünfe gerade sein lassen. Also ich finde es tatsächlich auch ein bisschen übertrieben. Ich finde nicht fünfe gerade sein lassen, sie sollen einfach diese Regeln mal abschaffen oder sie sollen diese Regel irgendwie konkretisieren. Ja. Also du kannst ja, was weiß ich jetzt mal in die Tüte gesprochen, du kannst ja sagen, keine Liedtexte, die mit aktuell laufenden Kriegen in Verbindung gebracht werden können oder so. Das also jetzt mal wirklich nur so als einfach mal einen Satz rausgehauen, dass du das so irgendwie sagst und dass du es dann daran messen kannst, aber eben nicht, dass, ach, wir sind kein politischer, nee, da wollen wir nichts. Natürlich, wenn Israel, wenn die nur antreten, egal mit wem und egal mit was, ist das hochpolitisch in dieser Situation. Das war es bei der Ukraine ja auch, natürlich. Und das ist einfach so, da kommst du ja auch nicht mehr weg. Also da kannst du nicht sagen, nee, wir, um Gottes Willen, nein, das ist, nur wir wollen hier nur so Liebesliedchen oder so. Das ist es ja einfach nicht. Und diese Realität müsstest du eigentlich mal anerkennen. Und wie gesagt, dann konkretisierst du die Regel vielleicht auf irgendwas oder, ja, weiß ich nicht, das passt ja nicht zur aktuellen EBU-Führung, aber dass sie dann sagen, ja, dann legen wir diese Regel halt anders aus. Und es ist eben nicht, dass wir, wenn wir wollen, suchen wir irgendwie die Nadel im Heuhaufen sozusagen im Text und finden dann was uns nicht passt. Das, ich finde jetzt nicht, dass es eine Nadel im Heuhaufen wäre in dem Fall, aber nur so könnte man dann ja auch denken, das ist einfach, natürlich ist das ein politischer Contest. Das alles andere ist ja Quatsch. Gut. Also ich würde sagen, wir lassen es auch jetzt mal so stehen. Wir verlinken noch die entsprechenden Artikel dazu, auch die Meldung von der israelischen Website Ynet. Könnt ihr das dann auch nochmal nachlesen? Und ich würde jetzt persönlich auch tatsächlich die Daumen drücken, dass Israel doch in irgendeiner Form dabei sein kann. Ich würde sie auf jeden Fall in der Halle auch abfeiern und das finde ich auch ganz wichtig. Genauso wie man andere Länder, die genauso jetzt gerade gebeutelt sind, so wie zum Beispiel auch die Ukraine oder so, sollte man auch sehr viel Unterstützung geben. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze noch so diplomatisch entwickelt. Das war so ein bisschen der schwere Teil. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu lustigeren Sachen, würde ich mal sagen. Es gab eine ganze Reihe von Vorentscheiden und eine ganze Reihe auch von Veröffentlichungen von Titeln. Wir haben ja teilweise auch schon einige Künstler gekannt, aber noch nicht mal den Titel und schon gar nicht den Song. Und das wollen wir natürlich jetzt eingehend noch mal ein bisschen miteinander besprechen. Ich nehme mal an, der nächste Vorentscheid, über den wir hier sprechen, ist der von San Marino, dein Lieblingsvorentscheid, vielleicht so nach Norwegen oder so oder Dänemark. Das stimmt nicht. Ich habe mir das tatsächlich nicht angetan, weil es ja irgendwie gefühlt treten da 250 verschiedene Künstler an und du hast mir, glaube ich, so ein paar Fotos immer mal so in unseren WhatsApp-Chat da irgendwie geschickt. Da hatte ich dann schon mal so einen Eindruck von dem, was da so an dem Abend so passiert. Schilder mir doch mal deine Eindrücke vom samarinesischen Vorentscheid. Also nein, das ist nicht mein Lieblingsvorentscheid. Es ist schon angedeutet, dass es unglaublich ermüdend. Also man hat ja immer schon irgendwelche Listen, die durchs Internet geistern, wer da alles in irgendwelchen Vorrunden, Castings, was auch immer teilgenommen hat. Und da sind dann so endlos viele Leute, die es dann am Ende alle nicht schaffen. Oder so Leute, die irgendwie drohen. Dann versuche ich es halt in San Marino. Und man denkt, ja, viel Spaß. Und dann sind in dieser Woche sind dann irgendwie Vorrunden, da werden dann auf so einer Mini-Bühne werden alle so alphabetisch durchgeprügelt. Das ist dann auch irgendwie, da hat man auch wieder so das Gefühl, das war das, was ich Anfang der Saison so bei Malta ein bisschen gesagt habe, dass man so eher bei Castings zuguckt oder so. Aber dann sind da irgendwie so ein paar weitergekommen zu ein paar anderen Gesetzen ins Finale und dann gab es den großen Finalabend. Der war relativ endlos, muss ich sagen. Der hörte irgendwie nicht auf. Es waren 17 Acts, die dabei waren und es ging, ich glaube, 4,5 Stunden oder so. Also es ging auf jeden Fall über 4 Stunden, bis sie da durch waren. Also es war so der Versuch, so ein Mini-Sanremo zu schaffen, wie es ja auch letztes Jahr schon war. Ja, und es war, ich habe noch immer kein Adjektiv. Ich hatte jetzt lange Zeit, dazu überlegen, aber mir fällt kein passendes Adjektiv dazu ein, wie das war. Es war erstaunlich skurril, was auch immer. Also, aber Albano saß da und der hat die ganzen 4 Stunden überstanden und ist nicht eingepennt, zumindest. Ja, ich habe seinen Hut gesehen. Kamera. Ich habe einmal kurz eingeschaltet, habe ich seinen Hut gesehen, habe ich gesagt, ach, Albano ist auch wieder da. Genau, und ich habe gedacht, wenn der das durchhält, halte ich das auch durch. Das habe ich dann auch geschafft. Ja, es war, also wie gesagt, 17 Acts sollten die da eigentlich durchprügeln, aber es wurde immer wieder unterbrochen von irgendwie ewig langen Intervalls oder so. Und dann kam irgendwann auf einmal ein Kinderchor, hat Heal the World gesungen. dann kam ein Sportjournalist oder Journalist hat irgendwie einen Vortrag über die Nationalmannschaft von San Marino gehalten, also die Fußballnationalmannschaft, und dachte, hä, wo kommt das denn jetzt her? Ich meine, natürlich ist das eine schöne Geschichte. Ich meine, ich war da ja auch schon und so, habe ich schon gesehen, als ja letzter des FIFA-Rankings, so schlechteste Nationalmannschaft der Welt und so, müssen irgendwann mal Pflichtspiel gewinnen, so ungefähr. Ist halt, da kann man schon Witziges erzählen, ob man das jetzt in so eine Musikshow packen muss, mitten rein, während alle noch auftreten oder die Hälfte noch auftreten will. Hä? Also, das war schon alles ein bisschen komisch. Und dann der vorletzte Song, dachte ich erst, hä, was ist das irgendwie Satire, check ich das nicht? Dann wurde mir klar, das ist der Song, über den schon vorher ein bisschen geredet wurde, weil er teilweise mit KI erstellt wurde. Also es ist, die haben irgendwie so eine Firma beauftragt, an einem Song mitzuschreiben, der dann so teilweise KI und wie auch immer und der klang richtig scheiße, der war furchtbar. Den habe ich dir ja dann tatsächlich auch geschickt, also genau, den hast du dann auch Eisbären, gehört. Ne? Genau, der Last Polar Bear. Man dachte, ist das ein Scherz? Was will das denn jetzt von mir? Also das müssen wir auch echt mal in die Shownotes packen für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ja, das machen wir. Da kannst du mir gleich mal deinen Eindruck von dem Song schildern. Was jetzt so, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Also das ist eine Beleidigung von KI tatsächlich auch und eine Beleidigung von Eisbären. Also wahrscheinlich, wenn die KI, gibt der KI noch ein paar Jahre und das ist so, als würde man irgendwie, weiß ich nicht, eine Teenager so ein Video zeigen, wie so ein tollpatschiges Kleinkind, wie er als tollpatschiges Kleinkind war. Und der Teenager wird dann echt sauer, dass man sowas noch auf dem Handy hat und ihm sowas noch zeigt. Und ich glaube, dass dieser Song, der wird genau dieses peinliche Video sein, dass die KI sagt, ey, da habt ihr uns so blamiert, als wir noch nicht am Start waren. Menschheit auslöschen, so. Also das war eine Beleidigung. Zum Glück hat das dann auch nicht gewonnen. Aber ja, und so das letzte Fazit, ich meine, dann haben Megara gewonnen. Das ist eine spanische Band, die Leuten vielleicht auch teilweise deswegen was sagt, weil letztes Jahr im Benidorm dabei war. Ja, und die fahren dann jetzt für San Marino zum ESC. Und das ist, ja, ich finde, das ist so schade, dass das so ein Feeling hat von so einem Second-Chance-Contest eigentlich. Also, dass da irgendwie immer häufiger dann Leute rumlaufen, die es halt irgendwie in anderen Ländern nicht geschafft haben oder so und sagen, jetzt bin ich da auch nochmal dabei. Also bestes Beispiel war ja Loredana Bertè, die ja mit demselben Song in Sanremo angetreten ist. Und also das hätte ich dann echt auch traurig gefunden. Jetzt nicht, dass der Song irgendwie schlecht war oder so, aber dass du sagst, ja, jetzt habe ich da nicht gewonnen, jetzt gehe ich da nochmal mit demselben Song hin und dann am Ende fahre ich vielleicht für San Marino zum ESC. Das irgendwie, dass das so diesen Vibe kriegt, das finde ich schade. Ich finde, das sollten sie auch irgendwie vermeiden. Und das war jetzt mein Vortrag zu diesem, diesem skurrilen Abend. Da kann ich tatsächlich nochmal anknüpfen. Das geht mir auch so. Ich finde es eigentlich erstmal eine schöne Sache, dass San Marino vor ein paar Jahren so mit so Vorentscheiden irgendwie auch ein bisschen experimentiert hat und so. Aber dass man das so lang bis zum Erbrechen irgendwie halt macht. Also jetzt, wenn ich auf die fast schon zu Ende gehende Vorentscheidssaison irgendwie so gucke, muss ich immer grundsätzlich sagen, da gehört ja auch mitunter ja auch der deutsche Vorentscheid dazu. Ich finde das ganz schön, wenn so ein Vorentscheid eine übersichtliche Zahl an Beiträgen hat. Also so irgendwas bei so 5 bis 7, vielleicht 8 Beiträgen. Da kann sich der Zuschauer auch wirklich noch ganz gut orientieren, was er gut findet, was er schlecht findet. Aber so bei 17 oder 25 Beiträgen oder so, und das geht dann bis nachts um 3. Ich nehme jetzt da tatsächlich mal Sanremo mal von aus. Und dann kriegt das noch so einen freakigen Anschein. Also deswegen habe ich es mir auch eigentlich nicht so angetan, muss ich ehrlich sagen. Also das finde ich schade, weil San Marino hat ja eigentlich Bock, ne? Also die wollen das ja. Die wollen ja auch irgendwie mit aller Macht aus irgendeinem Grunde ja das Ding auch irgendwann mal ausrichten. Und dann finde ich, muss man natürlich auch ein bisschen mit so einer gewissen Ernsthaftigkeit irgendwie auch an die Sache rangehen. Und das finde ich eigentlich dann so ein bisschen schade. Ja, Megara, ja, die thematisieren ja auch das Benidorm im Liedtext, ne? Dass sie irgendwie Benidorm anzünden wollen oder so, heißt es zumindest so in manchen Übersetzungen. Und also es hörte ich immer, als ich habe jetzt so Anfang dieser Woche mal so angefangen, die Playlist mal so shuffle-mäßig, und das mache ich dann immer, ohne zu skippen, sodass ich immer gleichmäßig alle Songs, und da hörte ich das dann immer so raus. Ich habe das gar nicht realisiert, dass das Spanisch war. Das habe ich dann jetzt auch erst so in der Vorbereitung hier heute auf den Podcast irgendwie dann so, denk so, huch, wieso Spanisch? Ach ja, genau. Und ja, also ich sag mal so, die Performance von Megara ist noch ein bisschen ausbaufähig, würde ich sagen. Ist kein Siegertitel-Wackelkandidat, würde ich sagen, im Semi. Wollen wir mal gucken, wie weit die kommen. Im Moment, so auf den ersten Blick, habe ich sowieso eher so den Eindruck, wir haben so sehr viel Klamauk-Beiträge im Wettbewerb. Das kann sich noch ein bisschen ändern. Klar, wenn man so ein bisschen in den Text einsteigt, so bei dem einen oder anderen, da zeigen sich dann mal so ganz andere Dinge. Aber ja, San Marino ist jetzt nicht unbedingt der Geheimtipp dieser Saison, würde ich mal sagen. Nö, aber sie sind bunt. Sie sind auf jeden Fall bunt, irgendwie mit diesen zwei Skelettfrauen da auf der Bühne. Das ist irgendwie, ja, da ist irgendwie alles dabei, ne? So hat man irgendwie alles so reingepackt. Ja, aber danke für diesen Abend, San Marino. Ja, Hauptsache du hattest einen schönen Abend, genau. Das ist ja irgendwie gut. Ich weiß gar nicht, was ich da, das war richtig Samstagabend, ne? Ja, ich habe da irgendwie, da hatte ich irgendwas anderes. Naja, okay. Ja, du bist irgendeine Vorrunde geguckt haben. Ja, ich glaube, ich habe auch irgendwie unter anderem, ich habe ja noch Portugal geguckt, irgendwie, da werden wir mal nächste Woche drüber sprechen, oder in 14 Tagen drüber sprechen. Und dann werden wir da mal ein bisschen tiefer reingehen. Das war übrigens ganz schön. Das zweite Halbfinale habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Da muss ich mich jetzt auch noch mal so ein bisschen in die Songs rein fummeln. Da werden wir uns mal in der nächsten Folge mal ein bisschen drüber beugen. Da wirst du dich ja sehr drüber freuen. Ist das wieder so ein für spezielles Publikum schnarchige Musik? Oder? Ich würde sagen, dies Jahr teils. Also da sind schöne Sachen dabei. Sie haben, finde ich, mittlerweile einen Weg gefunden, es sozusagen für die Hardcore-Festival-Kanzau-Fans irgendwie was zu machen, und für die Leute, die so ein bisschen da neu einsteigen, da sind auch neuere Sachen dabei. Ist musikalisch, ist das wirklich sehr schön. Also das, sie sind so für mein Gefühl ein bisschen wieder back to the roots, aber es ist schön anzusehen. Es ist auch sehr kurzweilig produziert, also das kann man sich auch gut angucken, auch wenn man des Portugiesischen jetzt nicht so mächtig ist. Und insofern ist das, ja, aber ich würde sagen, da reden wir dann nochmal ganz, ganz genau in der nächsten Folge da irgendwie dann darüber. Vom nächsten Vorentscheid, der war da dann an dem Sonntag, den habe ich auch nicht geguckt, aber natürlich war der Einschlag dessen, wer da gewonnen hat, der war natürlich umso größer. Hattest du dir Kroatien auch angeguckt? Ja, das habe ich mir so ein bisschen angeguckt. Aber also der Favorit, den wir dann gleich auch benennen, der war ja auch vorher schon. Also das war ja so ein Vorab-Hype dann doch schon. Den kannte ich tatsächlich auch schon vorher. Den hatte ich mir vorher schon angehört. Gab es noch jemand anders, der da so ein bisschen hervorgetan hat, der da so sichtbar war? Oder war das nur der eine? Das fand ich eben nicht. Also da waren noch einige dabei, wo ich dachte so, oh, das ist ja ganz schön. Also so ein paar männliche Solosänger, und man dachte, oh ja, das ist ja irgendwie, da denkt man wirklich, das ist ja ganz nett, und das ist eben das, was keine Punkte kriegt beim ESC. Und deswegen fand ich schon, dass, ich nenne ihn jetzt Baby Lasagna, dass der total rausgestochen hat. Also das war so, man hat diesen Vorentscheid geguckt und gedacht, also wenn ihr das nicht wählt, dann seid ihr echt selber schuld. Und ja, sie haben es ja gewählt. Hast du auch schon Hotelarrangements in Zagreb dir mal irgendwie angeguckt für nächstes Jahr? Nee, das sollen andere machen. Das ist aber, da war es ja auch wieder, es war ja auch wieder aufgeteilt auf Jury und Televoting. Mhm. Und er hat das Jury-Voting gewonnen, aber nicht mit einem riesen Abstand. Wo übrigens auch die deutsche Jury hat ihm nur 4 Punkte gegeben, da hätte ich auch Fragen, aber gut. Und dann das Televoting, da hat er ja alle anderen zerstört. Also er hatte ja irgendwie 10-fach Punkte von allen anderen. Also das war ja unglaublich am Ende. Und das hat man eigentlich so auch kommen sehen. Also das ist wirklich auch so. Und eigentlich ist es, und da kommen wir von der Musik her auch ein bisschen in die Richtung, ist halt so Carrier-Typ, ne? Also musikalisch schon, vielleicht kommt es auch ein bisschen sehr rüber, dass Leute das gucken und denken, jetzt nicht, ist es eine Kopie, sondern dass sie denken, das ist ja ähnlich wie im letzten Jahr. Vielleicht ist es auch was Gutes, weil wir wissen ja alle, wie gut Kerry abgeräumt hat, gerade im Televoting. Ob das am Ende die Jurys auch so packt, weiß ich nicht. Aber das ist auch wieder so ein Televoting-Kandidat. Irgendwie haben wir da viele, ne? Also sagt so Windows 95-Man auch schon gesagt, so ja, das ist einer fürs Televoting. Jetzt kommt der Nächste und man sagt, das ist einer fürs Televoting. Und aber also ich glaube, das war ja auch eine, also jetzt bei Baby Lasagna, das war ja auch eine durchdachte Bühnenshow auch. Also hat er da wirklich was hingestellt und dann hier noch da und Pyro und was weiß ich was. Das kann schon richtig gut werden. Also so, ich sehe den auch wirklich im Favoritenkreis und Kroatien muss ja auch mal unter die Top 3 kommen oder so. Das sehe ich schon kommen bei ihm. Ja, also der Baby Lasagna, ich habe das mal hier rausgeschrieben, heißt eigentlich Marko Purisic, ist 28 Jahre alt, war auch lange Jahre Gitarrist der kroatischen Band Mantra. Die sind auch schon mal 2019 am kroatischen Vorentscheid, haben sie teilgenommen, sind dort Vierter geworden. Marko ist tatsächlich auch erst seit 2023 jetzt auch als Solokünstler aktiv. Und was da noch so witzig war, er war ja eigentlich gar nicht für diesen diesjährigen Vorentscheid vorgesehen, sondern da hat dann irgendwie einer abgesagt und er ist dann nachgerückt in die Show. Also man hatte ihn sozusagen gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Und ich habe nochmal aufgeschrieben, in Deutschland ist er so auch mehr oder weniger bekannt, weil er bei der Gruppe Mono Inc. In dem Album Raven Black, da hat er einige Songs mitgeschrieben und das ist Anfang 2023 auf Platz 1 der deutschen Albumcharts gelandet. Ich weiß nicht wie lange, aber jedenfalls beim Auftakt sozusagen, bei der Veröffentlichung. Also der weiß wahrscheinlich, der kennt das Handwerk und der kann das auch ganz gut. Und ich muss ja ehrlich sagen, als ich das gehört habe, habe ich erstmal so gedacht, was ist das denn irgendwie halt, ne? Dann bin ich mal so in den Text reingegangen. Das geht ja so ein bisschen so um Aufbruch. Ich bin jetzt erwachsen, ich will jetzt raus in die Welt. Also ich lese da so ein bisschen auch raus, okay, es geht auch, glaube ich, so ein bisschen um Identität und so weiter. Und dann habe ich mir so auch nochmal den Auftritt angeguckt. Also ich sag mal, es ist ja nicht nur Carrier, ne? Also der hat sich wahrscheinlich ganz intensiv Love, Love, Peace, Peace irgendwie nochmal angeguckt. Also da sind die Wäschefrauen von Polen, sind da irgendwie mit eingearbeitet. Das grüne Licht von Carrier ist die beiden Tänzer, also diese Frau, die da diese Wäschefrau spielt, da ist noch ein anderer Tänzer. Die tanzen zwischendurch auch mal Riverdance. Also es sind schon sehr viele Anleihen an den Eurovision Song Contest, also wenn man mal sagt, irgendwie packt nicht zu viele ESC-Elemente in einen Song, Kroatien würde ja sagen. Und aber ich würde mal sagen, es ist ein Grower. Also es ist schon, man kommt da nicht so ganz dran vorbei. Und ich bin mal auch sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich gehe noch nicht so ganz über die Brücke, dass mir das wirklich bis zu Ende gefällt. Aber wahrscheinlich in der Halle und wenn wir dann schon nach 2 Monaten und man hat alle Songs rauf und runter gehört und man findet sowieso schon alles geil irgendwie, dann wird man da, glaube ich, auch in der Halle und auch vor dem Fernseher wird man da, glaube ich, ganz viel Spaß haben. Und ich finde es auch mal ganz schön, dass Kroatien da auch mal schön weit vorne ist. Die sind ja da, die dümpeln ja da auch oft so im hinteren Bereich oder kommen nicht ins Finale und so weiter. Auf jeden Fall kommt das ganz sicher ins Finale. Also das würde mich wirklich sehr, sehr wundern, wenn das nicht klappen würde. Ja, es ist halt mega unterhaltsam. Also allein damit sollten sie schon richtig gut fahren. Und da du gerade so die letzten Jahre oder so generell Kroatien beim ESC gesagt hast, Let Free waren ja auch wieder dabei. Und da war ich ganz froh, dass die nicht gewonnen haben. Also das war einfach wieder so der Klamauk vom letzten Jahr sozusagen, einfach nochmal transportiert in ein neues Lied. Das hätte ich jetzt nicht zwingend nochmal gebraucht. Ja, also gucken wir mal. Also ich habe noch nicht geguckt bei den einschlägigen Hotelportalen, was denn so in Zagreb irgendwie frei wäre. Aber ich würde auch gerne mal nach Kroatien fahren. Also das würde ich auch mal sehr schön finden. schönes Urlaubsland. Das sehen wir dann, aber es ist ja kein Urlaub, wenn wir da ESC gucken. Das ist richtig, genau. Das ist harte Arbeit, ganz harte Arbeit. Ja, und dann war in der letzten Woche eine ganze Reihe von Songs, die intern ausgewählt worden sind. Teilweise kannte man sie schon, teilweise war alles noch unbekannt. Ich habe das jetzt mal, ich glaube, das ist so ungefähr die Reihenfolge, in der das so bekannt gegeben wurde. Wir haben bereits in Folge 91 vom ESC Green Room über ihn gesprochen, nämlich über Moose T, der für Belgien antritt. Und da ist jetzt der Song raus, Before the Party's Over. Da haben wir den Hink zu dem Anfang. Und ja, wir haben schon über ihn gesprochen. Also er ist nicht nur Sänger, sondern auch Komponist, Autor, ist auch Schauspieler. Hat schon 2 Alben herausgebracht, 6 Singles. Und jetzt wird er für Belgien beim Eurovision Song Contest antreten. Belgien, wie gefällt dir der? Der Typ oder der Song? Beides. Ich finde beides, gut, kann ich direkt sagen. Ja, gefällt mir beides gut. Ich muss so im Nachhinein sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht darüber. Sein Name war ja so früh bekannt. Mhm. Und dass der Song jetzt kommt in so einem Schwall von anderen Songs. Also das weiß man ja vorher auch. Also ich hätte, das ist jetzt einfach nur mein Wunsch. Ich weiß, dass die das anders planen, dann sollen sie es anders planen. Aber er hätte einfach auch mal früher seinen Song releasen müssen, dann wären wir nicht die ganze Zeit allein mit diesem schnarchigen Frankreich gewesen, sondern hätte ich schon was gehabt, was mir gefallen hätte. Das leider nicht. Jetzt kam es, wie gesagt, mit vielen anderen und muss ich da so natürlich auch im Gehörgang, es wird ja auch so gehen, muss ich irgendwie so durchkämpfen gegen die anderen, wenn man so die Playlist einmal durchhört. Aber das schafft er immer mehr, muss ich sagen. Also es ist halt ein Song, der sich so aufbaut, ne? Also richtig geil wird er erst, wenn der dann hinten raus so weggeht, also wenn er da so ausbricht und so. Und dann gefällt er mir richtig gut und wehe, das wird kein guter Bühnenmoment. Dann bin ich richtig sauer. Das muss eine geile Inszenierung haben und das Video ist ja schon sehr dramatisch und und überhaupt, ne? Und kann man natürlich auch überdrehen dann. Ich hoffe, es wird nicht überdreht auf der Bühne, aber wenn das auch so visuell richtig geil rauskommt, dann verspreche ich mir da sehr viel von. Also ich finde es ein gutes Lied und ich habe da Bock drauf. Wir werden auch nochmal über die einzelnen Songs, die wir heute besprechen, nochmal etwas tiefergehend auch besprechen. Wir machen natürlich auch wieder einen vierteiligen Songcheck. Und da werden wir uns dann nochmal ganz genau über die Songs beugen. Und zum anderen der Hinweis für die uns vielleicht heute zum ersten Mal einschalten, so ja, die reden jetzt über Musik, irgendwie können die da nicht mal was einspielen, na, das ist so eine Sache. Aber wir machen ja auch immer sehr intensiv da die Shownotes auch zu jeder Podcast-Folge und da verlinken wir dann auch die jeweils offiziellen YouTube-Videos zu diesen Beiträgen, da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Insbesondere nehmen wir dann meistens immer die offiziellen Beiträge, die dann auch beim offiziellen YouTube-Kanal vom Eurovision Song Contest da verwendet werden. Wenn da nochmal neuere Sachen kommen, dann werden wir das auch nochmal entsprechend verlinken. Also mitunter diesen Podcast kurz stoppen, sich den Song nochmal dann anhören und dann gucken, ob wir vielleicht recht haben, ob wir nicht recht haben oder dass ihr sagt, nein, das geht, der Song von Moose T, der geht ja überhaupt nicht. Und insofern ist das nur nochmal so der Hinweis, denn wir haben keinen Bock auf Post vom Anwalt. Nicht? Nee, ich jedenfalls nicht. Sonst, ich kann okay. Gerne mal die Adresse mal umlenken, dann kriegst du das alles. Ja, und dann ging es weiter mit Polen, nämlich Luna. Die hatte man noch so gar nicht auf dem Schirm. Die ist da wirklich so ein bisschen jetzt so ganz neu hervorgekommen. Polen hat dieses Jahr keinen Vorentscheid gemacht. Die haben die 24-jährige Alexandra Katarzyna Wiel-Gomas, die sich Luna nennt, nominiert. Und sie darf jetzt nach Malmö fahren mit dem Song The Tower. Sie setzte sich in einer internen Auswahl beim polnischen Fernsehen mit diesem Song durch. Sie hat bereits 2022 ihr erstes Studioalbum veröffentlicht und will wahrscheinlich jetzt mit diesem Auftritt beim ESC nochmal ihrer Karriere einen Schub verleihen. Meinst du, dass sie das schaffen wird? Immer muss ich anfangen. Ja, mach doch. Also grundsätzlich einen Schub verleiht das ja erstmal jedem, der da auftritt. Also du hast einfach so ein großes Publikum und selbst wenn die Mehrheit sagt, es ist nichts für sie, das wird ja immer die Mehrheit sagen und dann am Ende bleibt doch der ein oder andere hängen und hört sich mehr von dir an und so weiter und so fort. Mich würde ich sagen, erstmal nicht. Also es ist, für mich ist das so ein belangloser Popsong und ich irgendwie, ich verstehe nicht, worüber sie singt da mit ihrem Tower. Und natürlich könnte ich es nachgucken, aber es ist, der Song gibt mir auch nicht das Gefühl, als würde ich es wissen wollen. Also es ist so, der weckt in mir nichts, der weckt keine Neugier, nicht durch den Sound und nicht durch den Text und so. Das ist so, ich habe noch überhaupt kein Gefühl dafür, was sie von mir will. Und ich sehe das auch noch nicht, wie das in einem Halbfinale irgendwie, wie das ein Halbfinale überstehen soll. Ich meine, das habe ich letztes Jahr auch gedacht und dann haben sie sich da so einen Hupfstuhlen-Auftritt mit ganz viel Zeug auf dem Playback irgendwie einfallen lassen, sind doch ins Finale gekommen. Aber ich war da irgendwie sehr enttäuscht. Also ich finde auch, Polen hat leider so ein Momentum liegen lassen. Also weil sie hatten eigentlich mit Ochmann vor 2 Jahren hatten sie einen guten Sänger. Also wo man wirklich dachte so, oh, das ist Qualität, ob einem jetzt diese Art von Musik gefallen hat oder nicht. Dass man dachte, oh, da haben sie im Vorentscheid ja einen richtig guten gefunden. Dann hatten sie diesen Vorentscheid, in dem eigentlich Jan mega gut war. Also oder zumindest, also der Song in der Studioversion hat er ja abgeräumt ohne Ende. Da hätte man auch viel vom Auftritt noch draus machen können und dann hat er aus dubiosen Gründen Blanka gewonnen mit so einem Nichts-Sommersong irgendwie und da haben sie schon ein bisschen was liegen lassen. Und jetzt sind sie wieder da dran, dass sie irgendwie was komplett Belangloses schicken. Finde ich super schade, weil ich glaube, dass da viel Potenzial irgendwie wäre eigentlich in dem Land. Und dass sie das irgendwie so liegen lassen und jetzt sowas schicken. Ich meine, vielleicht wächst bei mir irgendwie auch noch ein bisschen, dass ich doch noch diesen Zugang kriege. Im Moment habe ich den überhaupt nicht. Aber um jetzt mal zu raten, du findest ihn besser als ich. Ja, ich habe eben gerade so gedacht, Mensch, wir gerade bei Polen laufen eigentlich unsere Vorlieben eigentlich sehr weit auseinander. Weil ja, seit 3 Jahren genau. Ja, ich konnte mit dem Ochmann nichts anfangen. Blanka, ja gut, die haben dann irgendwie diesen Auftritt noch so einigermaßen hingekriegt. Und die Dame ist ja auch Influencerin, die weiß auch, wie sie sich dann so in Szene setzt, dass genügend Leute dann auch für sie angerufen haben und das dann doch irgendwie einigermaßen unfallfrei vonstatten ging. Bei der Luna ist es jetzt so, das ist jetzt nicht unbedingt ein sehr innovativer Song, gebe ich recht. Also, aber ich finde die Melodie finde ich sehr schön. Also das macht mir jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, das macht mir echt Freude. Mir ist es auch nicht so ganz klar. Ich meine, letztes Jahr war ich auch im Tower of London. Ich glaube, darüber singt sie nicht. Das ist mir klar. Das Video ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, so stylisch Lady Gaga-mäßig irgendwie halt so, auch wenn sie sicherlich nicht an Lady Gaga irgendwie letztendlich rankommt. Aber ich finde, dass Polen eigentlich einen ganz gute Auswahl getroffen hat. Und insofern, ich freue mich da tatsächlich drüber, weil es, also das ist einer der Songs, wo ich so denke, ja, das ist mal ein normaler Song, der ist eingängig und mir macht er Freude und ich freue mich da schon. Ich hoffe, dass sie tatsächlich den Bühnenauftritt jetzt nicht allzu sehr versemmeln, dass das vielleicht auch nochmal so ein bisschen so ein Schritt nach vorne, beziehungsweise irgendwie so ähnlich wie der Videoclip irgendwie wird. Also bin ich mal sehr gespannt. Sie wird wahrscheinlich auch irgendwas Stylisches irgendwie halt anhaben mit irgendwelchen spitzen Schulterpolstern oder so. Mal gucken. Werden wir mal sehen. Aber mir macht das Freude. Und ich finde, sowas muss in so einer Line-Up irgendwie beim ESC auch sein. Irgendwie so ein kleines, nettes Lied. Also das mir Freude macht. Aber finde ich schön, dass wir da so an Polen bisher noch nie so, also gut, über Blanka konnten wir ja letztes Jahr nicht so eingängig drüber reden, aber Ochmann habe ich auch so gedacht, ja gut, irgendwie, und da war doch noch dieser andere. Ich höre The Ride immer noch total gerne. Ja, genau. Das lasse ich mir von niemandem kaputt machen. Ja, das ist ja so, der eine hat jemanden in Polen, der andere jemanden in Israel, den er toll findet. Also insofern ist es doch irgendwie auch alles in Ordnung. Willkommen beim ESC. Aber ich habe mich auch über die Schweiz gefreut, Sonja. Wer darf denn da beim ESC antreten? Ja, wir haben Nemo für die Schweiz. Den Song gab es direkt, also es war einfach ein Announcement. Gibt's auch gar nicht mehr so oft. Also so, hier, zack, wir haben einen Namen. Und ein Songnamen. Bitteschön, macht was draus. Und ein offizielles Video direkt noch dazu. Also der Name ist ja so ein bisschen vorher durchgesickert, also war jetzt keine große Überraschung. Aber dann haben sie es uns gesagt, es wird Nemo und es wird der Song The Code. Nemo kommt aus Biel, lebt teilweise aber auch in Berlin. Also können die Deutschen sagen, da haben wir noch einen. Guck mal hier, das ist so alle, die da so rumdeutschtümmeln, auch beim ESC. Viel Spaß damit. Nemo ist non-binär. Das ist tatsächlich auch schon die zweite non-binäre Person jetzt in dem Jahrgang. Wir haben ja auch Bambi Thug aus Irland. Also das finde ich eigentlich total geil. Also mal das mal repräsentiert zu haben, das ist so wichtig. Also jetzt, vielleicht verstehen das nicht alle, aber so, wenn das jetzt irgendwie junge Leute sehen, die selbst noch damit strugglen und dann auf einmal so Vorbilder auf so einer großen Bühne, das ist einfach total toll und total wichtig. Und deswegen, ich glaube, wir haben neulich auch mal online so ein bisschen gerätselt, ob es schon non-binäre Personen auf der ESC-Bühne gab. Und mir sind auch nur einige eingefallen, die sich sozusagen erst nach dem Contest irgendwann als non-binär, ja, weiß ich nicht, geoutet oder die es für sich selbst gefunden haben, wie auch immer. Also so Roxen zum Beispiel. Die das irgendwann danach halt so publik gemacht haben. Aber jetzt so mit dieser Identität auf diese Bühne zu gehen, und bei Nemo ist es ja auch im Song drin. Also The Code ist ja auch, thematisiert ja auch genau dieses Aufwachsen, dieses sich selbst finden und eben dieser ganze Weg. Und deswegen, du hast mich jetzt zwar immer vorgeschickt beim Song, aber jetzt bin ich schon mittendrin. Ich finde, der Song, der will so viel zeigen, dieser Song. Der hat so viele Stile da drin. Und ich kann diesen Drang komplett verstehen, gerade auch mit der Geschichte von Nemo, ne? Also das ist ja, die Schweiz hat sich gedacht, dann zeigen wir jetzt auch alles und jetzt hier und da und wir haben noch hier, da machen wir so ein bisschen Operngesang, da wird auch noch gerappt und dann das und das und das. Finde ich eigentlich cool, aber andererseits überfordert es mich auch ein bisschen in so einem 3-Minuten-Song. Also ich bin ja dann doch oft irgendwie so, dass ich sage, okay, entscheide ich für einen Stil und ziehe das irgendwie durch. Wie gesagt, den Drang kann ich komplett verstehen und das wird auch eine große Party und auch so, wie gesagt, auch so diese eigene Identität zu feiern, das ist, wie kann man das scheiße finden, ne? Da freue ich mich auch irgendwie drauf. Wie gesagt, ein bisschen, ich bin einfach überfordert, wenn ich mir das anhöre, weil das ständig irgendwie wechselt und dann kommt auch noch das Video, wo ich dachte, wir sind hier wieder im Drenule-Tool. Also ja, fahren hier wieder mit Moldau irgendwie durch die Gegend, weil irgendwie ist es so en vogue geworden, dass man für ein Musikvideo durch einen Zug läuft. Weiß auch nicht, wo das so herkommt, aber gut, kann man auch machen. Und spannend. Also es, wie gesagt, auf die Person an sich freue ich mich total. Der Song, mal sehen, wenn das auch noch wild inszeniert wird, dann hat man, glaube ich, so viele Eindrücke musikalisch und visuell. Das weiß ich nicht, ob man das in 3 Minuten verarbeitet kriegt. Aber kann ich auch wieder nur sagen, das, was ich jetzt häufiger gesagt habe, habe ich Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Also also mir geht's ja oft so, wenn, das ist ja mal so ein heiliger Moment, ne? Wenn so ein, wenn man jetzt weiß, da ist jetzt ein Song veröffentlicht irgendwie und den hört man sich jetzt zum ersten Mal an. Ich versuche immer dann so in meiner Erinnerung hinterher, wenn wir auch so Songcheck machen und so weiter, das immer nochmal wieder herzustellen. Was habe ich da so als ersten Eindruck irgendwie von dem Song gehabt? Weil das ist ja auch so der Eindruck, den die meisten Zuschauer nachher beim ESC ja haben werden. Also ich finde, dass so eine Überforderung des Publikums auch unbedingt immer sein muss. Gerade so diese Genrewechsel, ich interpretiere das jetzt mal so, dass in dem Song vielleicht auch so ein bisschen die Brüchigkeit in Nemos Leben, die Identität von Nemo wirklich auch da wiedergespiegelt wird. Bei dem Videoclip selber ist es ja so, im ersten Moment denkt man so, ach ja, Moldau 2022, ne, Trenuzul. Man sieht Nemo kontrolliert die Fahrkarten der Passagiere, der Fahrgäste. Und plötzlich wird der Zug immer schneller. Und Nemo läuft dann praktisch auch so durch das Zugabteil, kommt an der anderen Stelle wieder in einer anderen Kostümierung. Da sitzen aber immer noch die gleichen Gäste sozusagen. Das ist dann immer irgendwie wieder eine andere Welt, in die Nemo immer wieder eintritt. Also insofern macht dann wieder dieser Clip dann auch wirklich Sinn. Ich bin jetzt mal tatsächlich mal auch gespannt, wie sie das dann auch auf die Bühne bringen. Und ich finde ja sowieso, es lohnt sich auch tatsächlich dann auch nochmal in die Texte zu schauen. Da wird das Bild dann auch letztendlich, was uns Nemo da zeichnen möchte, dann auch nochmal tatsächlich ein bisschen deutlicher. Die Schweizer haben ja übrigens tatsächlich nach wie vor ja wohl, wenn auch vielleicht in abgeänderter Form oder so, auch dieses Panelsystem, was die Deutschen ja mal 2020 da mal eingeführt haben. Und sie scheinen ja da nicht jedes Jahr, aber immer irgendwie eigentlich ein ganz gutes Händchen zu haben, eigentlich zumindest was die Musik irgendwie halt angeht. Und die bleiben da auch so mehr oder weniger bei dem Thema. Also insofern glaube ich, ist das schon irgendwie ein guter Weg, den die da gehen. Ein Vorentscheid ist denen wahrscheinlich zu teuer. Und insofern haben sie mit Nemo jetzt erstmal alles richtig gemacht. So, dann haben wir noch einen weiteren, nämlich den Joost Klein aus den Niederlanden. Der ist uns ja auch schon angekündigt worden, schon in früheren Zeiten. Da haben wir auch schon in der ESC-Folge 98 gesprochen. Und da ist jetzt der Song Europapa herausgekommen. Joost Klein ist ja Musiker, Autor, Künstler und wurde bereits vom Sender Avrotros aus über 600 potenziellen Kandidaten ausgewählt. Und er hat jetzt seinen Song, der so, ja, ich würde sagen, so teils, also hauptsächlich aus in Niederländisch, in Englisch, aber es gibt auch ein, zwei Zeilen auch auf Deutsch. Und ja, es geht sozusagen um das große Europa und um das Zusammensein Europas. Man sieht das nachher auch im Video sozusagen. So ein kleines Gebäude, was so aus verschiedenen einzelnen Gebäuden zusammengebaut ist. Da sieht man auch so eine Windmühle und einen Kran und kleinere Gebäude. Und insofern ist es dann am Ende fängt dann auch dieses Gebäude dann an zu brennen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen sehr klamaukig. Es geht natürlich so ein bisschen so in die 90er Jahre irgendwie halt auch so rein. Also in diesem Jahr sind ja so einige 90er Jahre Beiträge am Start und ich muss sagen, ich finde das eigentlich ein bisschen sehr platt und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, aber wahrscheinlich musste man so von Joost Klein das so tatsächlich so auch erwarten. Wie würdest du das einschätzen? Ja, ähnlich. Ich habe auch gedacht, so das wird irgendwas, was mich derbe unterhält und irgendwie uns alle zumindest zum Grinsen bringt, aber ist es irgendwie nicht so richtig. Also zumindest mich nicht, vielleicht andere ist ja okay, aber mich jetzt auch nicht. Natürlich ist witzig, dass die deutsche Zeile, die dann gesungen wird beim ESC, nicht aus den deutschsprachigen Ländern kommt, sondern aus den Niederlanden. Aber ansonsten, ja, ich meine, er bezieht das ja auch so ein bisschen auf seinen Vater und dass man seine Träume wahrmachen kann und so. Also es ist halt so ein bisschen das klamaukige Gewand mit diesem bisschen nachdenklichen Text. Da ist die Frage, ob der irgendwie dann rüberkommt. Das kommt dann auf die Show an. Aber ich stelle mir irgendwie bei ihm vor, dass das auch so eine übertriebene Bühnenshow wird. Und ob es dann doch mal irgendwie was für den Song tut, zumindest für meine Wahrnehmung, weiß ich nicht. Natürlich ist er irgendwie eine Figur, also der sticht als Figur total raus. Das ist vielleicht dann auch gut, wir hatten jetzt noch ein paar andere, die wir erwähnt haben, aber so derjenige, der dann auf den Fotos gezeigt wird, wenn es heißt so skurril, ist der diesjährige ESC, wie auch immer. Ansonsten, ich bin da auch noch nicht so auf dem Hype-Train. Ja, also muss man mal abwarten, wie sich das so ergibt. Die Niederlande waren ja letztes Jahr nicht so erfolgreich. Die sind ja dann auch schon im Semifinale rausgefallen. Vielleicht versucht man das jetzt so ein bisschen mit so einer innovativen, ja, etwas jünger anmutenden Geschichte da vielleicht wieder ein bisschen rauszureißen. Aber ich finde das eigentlich leider auch ein bisschen sehr platt. Ja gut, was du dieses Jahr halt mit ihm hast, ist halt diese Bühnenrampensau, ne? Das war ja gerade, es war ja das Duo vom letzten Jahr überhaupt nicht. Also der Song an sich, ich finde den ja immer noch schön. Ich höre den immer noch ganz gerne. Aber halt, was sie da auf die Bühne hingestellt haben, das war, also die wirkten so unsicher, auch mit diesem, es war natürlich auch ziemlich choreografiert mit und jetzt da in die Kamera gucken und jetzt taucht da derjenige hinter dem auf und wie auch immer. Das, also diese Anstrengung hat man denen halt angemerkt. Und ich glaube, das ist bei Jost Klein jetzt, ist, wird es eigentlich komplett anders sein. Das ist so einer, den stellst du da auf eine große Bühne und dann macht er seine Show. Und das wird nicht nach Unsicherheit aussehen. Von daher haben sie da natürlich auf eine andere Karte jetzt gesetzt. Ja, vielleicht werden wir auch tatsächlich jetzt vom niederländischen Fernsehen ein bisschen gefoppt und dann wird das nachher vielleicht irgendwie eine lustige, unterhaltsame Bühnenshow. Wer weiß, muss man mal gucken, aber der Song gibt's jetzt irgendwie da nicht so wirklich hier. Aber der Typ gibt's ja. Ja, genau. Ja, und ich glaube, ich setze mal voraus, das geht dir wahrscheinlich ähnlich, auch der nächste Beitrag, nämlich der aus Zypern, ist so, naja. Also Silja Kapsis mit Laia, die hat auch an einem Tag, den es ja eigentlich fast nie gibt, nämlich am 29. Februar, ihren Song veröffentlicht. Silja Kapsis ist ja auch schon lange bekannt als Name für die Vertretung beim ESC, nämlich wir haben da auch schon in der Folge 93 über sie gesprochen. Und ja, sie ist ja in Australien geboren, lebt da auch, also so ähnlich wie Andrew Lembrew, haben wir ja auch schon mal irgendwie gesagt. Und jetzt ist der Song Liar irgendwie halt raus und mit einer heißen Dance-Nummer, nicht Sonja? Also sie hat einen großen Schluck aus dem Unicorn-Becher genommen, würde ich jetzt mal sagen, auch wenn du wahrscheinlich sauer wirst. Aber das ist für mich genau das. Das ist ein anderes Songthema. Echheit. Aber sie, nein, ich finde, sie versucht einfach genau diesen Vibe. Also so, ja, ist auch einigermaßen leicht bekleidet dann im Video oder beziehungsweise dieses Gold-Outfit finde ich eigentlich ziemlich geil, aber gut. So dieses, yo, ich komme hier mit einem Popsong und jetzt vielleicht mache ich sogar noch einen Dance-Break und ja, wie auch immer. Ich finde, das ist als Popsong ist das einigermaßen eingängig, es ist okay. Ich kann mir aber leider schon vorstellen, worauf die Bühnenshow hinausläuft, nämlich auch auf so einem, ja, es wird dann so eine Tanzperformance am Ende, da habe ich eigentlich weniger Bock drauf. Das ist, hatte ich gehofft, dass das letzte Jahr da nicht so rüberschwappt. Aber naja, gut, müssen wir mal abwarten. Als Song, ich finde es völlig okay. Es ist jetzt, es kickt mich jetzt nicht total, aber es ist bei mir einfach im Mittelfeld, hat sich dann irgendwo einsortiert. Ja, bei dem Video konnte man noch so den Eindruck haben, da wird dann gleich noch der Name des Hotels irgendwie da eingeblendet, in dem das da ja so spielt. Also ja gut, die müssen es ja, so manche Sender müssen es sich ja dann doch auch irgendwie mit einem Sponsor dann auch finanzieren, ist dann auch vollkommen in Ordnung, aber es ist halt auch so total austauschbar, ne, also jetzt so richtig aktiv kann ich mir das jetzt im Moment auch gar nicht in Erinnerung bringen, diesen Song, wenn ich jetzt so daran denke, aber ich weiß irgendwie halt auch, dass das jetzt wirklich ja eher Mittelmaß leider ist und hübsche junge Frau, gar keine Frage, die kann sich auch bewegen, die kann auch was. Das muss man tatsächlich auch sagen. Das ist jetzt nicht, und ich glaube, singen kann sie mit Sicherheit auch sehr gut. Also das wird schon alles sein, aber der Song ist dann halt leider so ein bisschen auch wirklich im Mittelmaß. Und ich weiß es nicht, ob es sich auf einmal so wie eine Leni Fuera da auf einmal explodiert auf der Bühne. Also ich sehe auch viel Pyrotechnik und viele Blitze und so weiter. Männer mit freiem Oberkörper tanzen um sie herum. Klar, das sehe ich alles. Und das macht das Ganze eben halt auch so austauschbar. Das kennen wir irgendwie aus den letzten 25, 30 Jahren irgendwie beim ESC. Also insofern, ja. Also ist es jetzt leider auch kein besonders großer Hype, der da zu erwarten ist. Dann haben wir auch sozusagen Post aus Großbritannien bekommen, nämlich von Olli Alexander. Von dem haben wir ja auch schon gesprochen. Da warst du ja damals so sauer, weil wir gerade die Folge abgedreht haben. Und dann am Abend kriegte ich dann so eine wütende WhatsApp von dir. BBC hätte jetzt auch mal warten können mit der Bekanntgabe von Olli Alexander. Nun gut, das haben wir dann irgendwann nachgeholt in der Folge und haben über ihn gesprochen. Und ja, erstmal muss ich sagen, ich war nicht wütend. Wut ist ein ganz anderes Gefühl. Das erstmal so zur Klarstellung. Also, wir haben bekommen den Song Dizzy, von dem wir auch irgendwie, vorher gab es ein kurzes Snippet und hier der Name ist jetzt bekannt und so. Er ist nicht mein großer Favorit geworden. Es ist ein guter Popsong. Ich glaube, dass er auch so viel darstellt und ich glaube, er hat auch so viel Bock auf diese ESC-Bühne, dass ich mir davon sehr viel verspreche. Aber der Song an sich, der ist kein Siegersong. Also diese Vibes hat der irgendwie nicht. Das finde ich so schade, weil er ja also eigentlich auch so ein großer Star ist, der irgendwie schon Hits hatte und so. Und ich hoffe, dass das Staging da noch sehr viel für ihn tun kann. Aber als ich das gehört habe, ich war so leicht enttäuscht. Also ich finde es überhaupt nicht scheiße, gar nicht. Also es ist so, ich kann mir das super anhören und mag das, will, dass das gut abschneidet. Aber irgendwie hatte ich von ihm noch so einen größeren Knall erwartet. Ich weiß gar nicht warum. Also glaube ich, weil er als Person uns schon so fasziniert hat von Anfang an. Ich hoffe, dass das noch so ein bisschen wächst, dass das vor allem dann auf der Bühne auch noch mal richtig wächst. Ja, die BBC hat ja nicht immer unbedingt gutes Händchen, was so Bühnendekoration oder so angeht. Ne? Ja, das ist schon, aber ich glaube, sie haben sich da tatsächlich wenigstens diesmal auch jemanden eingekauft, der auch wirklich schon mit Bühnenerfahrung auch daherkommt. Und ich finde zumindest den Refrain sehr catchy. Ich finde, das macht schon auch einen ESC-Song, einen erfolgreichen ESC-Song auch aus, dass man irgendwie auch mindestens, wenn man nicht jetzt textsicher ist, mindestens mitsummen kann. Und das kann man wirklich sehr gut irgendwie bei dem Song. Und man hat jetzt, finde ich, jetzt nicht so, dass man die Augen zukneift, wenn man jetzt das erste Mal so jetzt diesen Song aus Großbritannien hört, was ja schon in vielen anderen Jahren tatsächlich so war. Sie haben auch immer mal gute Beiträge dabei gehabt. Aber insofern glaube ich, da haben sie einen ganz guten Griff getan. Und dass zum Beispiel Großbritannien, wir haben ja vorhin gerade drüber gesprochen, eben fürs Finale auch gleichgesetzt ist, ist, finde ich, bei diesem Beitrag auch gerechtfertigt, dass der gleich im Finale auch ist. Das ist ja auch immer so ein bisschen so die Kritik, dass sich die Big Five da irgendwie nicht so großartig anstrengen müssen. Aber ich finde, an der Stelle haben sie sich eigentlich ganz gut angestrengt. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das auf die große ESC-Bühne kommt. Der Videoclip ist ja sehr, sehr opulent. Also der ist schon sehr, sehr aufwendig produziert mit verschiedenen Standorten, mit verschiedenen Orten und so weiter. Also das macht schon irgendwie Spaß. Das setzen wir euch dann auch nochmal in die Shownotes. Und da werden wir uns dann mal, gebührend da irgendwie drüber beugen. Ja, wir haben ja einige Zuhörer auch aus Österreich, die sind wahrscheinlich jetzt auch sehr gespannt, wie wir den österreichischen Beitrag finden. Kaleen war ja schon eine ganze Weile auch schon als Name bekannt, dass sie dieses Mal Österreich beim Eurovision Song Contest vertreten wird. Ich glaube, der Songtitel We Will Rave war, glaube ich, auch schon etwas länger bekannt. Was nicht ganz so schön war, war ja, dass vorher schon, also ungewollt ein Snippet von dem Song auch veröffentlicht wurde. Wir haben da auch ganz bewusst, also nur sozusagen auf der Metaebene das thematisiert, aber uns dann noch nicht wirklich drüber ausgelassen, wie wir den Song finden oder so. Das wollen wir dann tatsächlich jetzt einmal machen. Vielleicht noch ein kleiner Hörtipp. Merci Cherie hat in ihrer aktuellen Folge, haben sie Kaleen auch interviewt, die sich dort so ein bisschen vorstellt. Da wird natürlich auch der Song dann gespielt, was in Österreich bei Podcasts so natürlich leider, oder besser gesagt, auch möglich ist. Nicht leider, sondern sehr gut, dass es so ist. Das können wir leider in Deutschland so nicht machen, aber wir setzen es natürlich so in die Shownotes. Ja, mit Kaleen kommt ja jemand, die tatsächlich auch schon ESC-Luft auch geschnuppert hat und das zwar mehr hinter den Kulissen, also sie war auch schon mal als Stand-in-Künstlerin 2018 auch schon mal auf der Bühne. Das sind ja sozusagen die Vorproben, bevor die eigentlichen Künstler kommen und dort proben, müssen ja Kameraleute, Licht, alle Gewerke müssen ja schon mal so ein bisschen die Technik schon mal ein bisschen proben und da wird dann auf Leute zurückgegriffen, das sind mitunter Künstler, Leute von Musikhochschulen, wie auch immer. Und die simulieren sozusagen die Künstler dort und das hat sie dann auch gemacht. Sie war auch Kreativdirektorin beim Junior ESC für Spanien und Bulgarien auch schon tätig und sie war auch beim ESC auch schon für den Auftritt von Rosalind mitverantwortlich. Und ja, sie weiß natürlich dann tatsächlich auch, worauf es ankommt. Ja, Österreich kommt eigentlich mit einem sehr klassischen 90er Jahre Techno-Pop-Song auf die Bühne und sie hat es ja auch selber im Interview mit Merci Cherie ja auch schon gesagt, also das soll Spaß machen. Ich würde mal sagen, so einen richtig tieferen Sinn hat dieser Song auch tatsächlich nicht, aber ich finde es natürlich irgendwie ganz schön, dass, dass man auch nicht nur in diesen Zeiten traurige Balladen von irgendwelchen einsamen Frauen oder Männern auf der Bühne zuhauf bekommt, sondern dass man auch ein bisschen Party auf die Bühne bekommt. Ich würde mal Komma aber sagen, es sind natürlich in diesem Jahr mittlerweile schon sehr viele so 90er Jahre Popsongs jetzt am Start. Ich bin da mal tatsächlich sehr gespannt, wie sich da der österreichische Beitrag schlagen wird unter diesen ganzen Bewerbern. Aber auf jeden Fall ist es erstmal, es geht um Party. Ich höre so ein bisschen DJ Bobo raus. Es hat alles, was einen guten 90er Jahre Techno-Pop-Song irgendwie hat. Und ich bin mal gespannt auf das, was sie da tänzerisch auch auf die Bühne bringt. Man hört ja, es gibt ja so einige Stellen, wo man vermuten kann, da gibt es noch so kleine Dance-Solos. Da sind wir mal gespannt, was da tatsächlich auf der Bühne irgendwie stattfindet. Ja, die 90er Jahre, das sind ja, ist ja deine Musik, Sonja, ne? Ja, voll. Also 90er Jahre, bitte gib mir Suede oder gib mir gar nichts. Ja, also wenn ich das höre, dann sehe ich sofort diese Love Parade-Wagen durch Berlin fahren. Genau, genau. ja, und da würde die Musik dann irgendwie auch hinpassen, aber es war nie Musik, die ich irgendwie gehört habe, weil das ist so, ich brauche irgendwie eine Melodie und ja, hat es zwischendrin, aber wie du sagst, es gibt ja diese langen Phasen, in denen nicht gesungen wird und da verliert mich der Song auch sofort und so ging es mir auch früher immer und so überhaupt Techno, wenn dann überhaupt nicht gesungen wurde, das ist dann, also da konnte ich nie irgendwie was mit anfangen. Dass einfach nur diese Beats waren und so. Und das hat der Song natürlich viel, ne? Und da wird dann auch die spannende Frage sein, was passiert denn in dieser ganzen freien Zeit sozusagen auf der Bühne? Das ist, also das ist bei mir noch ein großes Fragezeichen. Wie du sagst, sie kennt sich aus mit so Inszenierungen. Bin mal gespannt, was sie dann bringt. Ich kann schon so ein bisschen, kriege ich den Spaß auch hin, den das verbreiten soll. Aber es so ein bisschen verliert es mich dann auch immer wieder zwischendrin. Also ich kann noch überhaupt nicht einschätzen, wie der Song abschneiden wird. Das macht mich auch so ein bisschen nervös. Also es ist so, Österreich hat wieder so ein bisschen einen Hype. Also zumindest so merkt man so in der Fanbubble oder irgendwie jetzt auch so hier in der Scoreboard-App ist das ziemlich hoch, wird das ziemlich hoch gerankt und Leuten finden das irgendwie cool. Ob es dann am Ende so gut abschneiden wird, ich meine, das hatten wir jetzt zweimal, dass es ja, dass Österreich irgendwie höher gehandelt wurde, als es dann am Ende abgeschnitten hat. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Aber es ist, für mich sind da noch einfach viele Fragezeichen dran. Und da muss man irgendwie noch abwarten. Das ist so, ich habe schon ein bisschen Spaß bei dem Song, aber es ist mir dann doch zu viel Love Parade Techno und das war einfach musikalisch nie meine Welt. Ja, so ähnlich geht mir das auch. Die 90er Jahre gelten für mich nicht unbedingt als das Jahrzehnt der besonders innovativen Musik. Da gibt es sicherlich auch ganze Säcke voll von guten Alben und so weiter, überhaupt gar keine Frage, aber das ist, die 90er Jahre sind für mich ganz oft so musikalisch immer nur so eine Fortführung dessen, was so in den 80er Jahren sich abgespielt hat und das eben alles sehr viel mehr elektronischer, sehr viel mehr so Plastik, viel mit Playback, weil die Künstler einfach so zurecht gecastet worden sind, weil sie einfach nur hübsch aussahen und ansonsten haben sie nur den Mund auf und zu gemacht und haben das Singen simuliert. So ist meine Assoziation zur Musik der 90er Jahre. Aber wir wollen das jetzt nicht schlecht machen. Also insofern, wir gucken mal. Es ist sicherlich, die Kalin hat ja auch tatsächlich stand auch schon mal zur Wahl in dieser internen Auswahl in Österreich. Jetzt hat es dieses Jahr mal tatsächlich dann auch geklappt. Und ja, wir wünschen ihr irgendwie alles Gute und ich hoffe auf eine gute Platzierung und dass sie vielleicht auch dann im Finale tatsächlich mitspielt. Da müssen wir jetzt nur nochmal so ein bisschen dann einordnen, was dann wirklich auch so alles am Start ist, und um dann mal einzuschätzen, irgendwie, wie gut die Chancen da tatsächlich dann irgendwie auch sind, ne? Ja, und dann haben wir nochmal am gestrigen Samstag, wir nehmen heute am Sonntag den 3. März auf, gab es nochmal diverse Vorentscheide, wobei hier kann man gar nicht mehr so unbedingt von so einem Super Saturday sprechen. Also es gab irgendwie noch eine letzte Runde in Schweden und auch noch das zweite Halbfinale in Portugal. Da werden wir dann mal in der nächsten Folge darüber sprechen. Aber es war Island und Serbien am Start. Island habe ich tatsächlich ein bisschen intensiver geschaut, auch in den Vorrunden etwas mehr als jetzt Serbien, aber ja, Island war bei mir auf dem Fernseher und Serbien lief bei mir auf dem Notebook und dann habe ich immer mal so eingeschaltet, ach guck mal, in Island, da quatschen sie jetzt gerade, dann kann ich noch mal bei Serbien noch mal reinschauen, und so war dann tatsächlich bei mir so ein bisschen so der Wechsel. Beim isländischen Söngvar Keppnin beim Finale am Samstag, den 2. März, waren dann tatsächlich nachher nur 5 Songs standen dort zur Auswahl. Das ist, glaube ich, sehr, sehr stark irgendwie eingegrenzt worden. Aber ich muss erstmal wieder vorweg sagen, was ich natürlich so in Island, das ist so in anderen Ländern, so wie Norwegen oder auch in Schweden ja auch so. Ich finde es einfach toll, wenn dann so die Kamerafahrten übers Publikum gehen und da ist wirklich so die ganze Familie da so am Start, so auch kleine Kinder, die dann auch irgendwelche Plakate hochhalten, die dann so mit ihren Eltern dann da sind und das Ganze so zelebrieren. Und man muss mal so sagen, so innerhalb der letzten 10 Jahre hat sich das Söngvar Keppnin wirklich auch so, was so die Präsentation dieser Fernsehsendung auch angeht, wirklich also um Meilen auch dann wirklich verbessert und das hat es wirklich auch ganz toll gemacht. Eigenart beim Söngvar Keppnin ist ja immer die beiden Halbfinals, da müssen ja die Teilnehmer müssen ja dann immer erstmal auf Isländisch singen. Im Finale können sie sich dann entscheiden, ob sie beim Isländischen bleiben oder in einer anderen Sprache singen. Dafür hat sich dann letztendlich nur noch ein Finalist, nämlich die Gruppe FEP. Das sind so ein bisschen die, ja, die Fortführung dieser irischen Band, ne? Diese irischen Zwillinge irgendwie. Mich haben die auch sofort an Jedward erinnert. Ja, Jedward, genau. Mir fehlte gerade der Name. Das war irgendwie auch so ein ganz toller Song. Ja, und Hera Björk ist ja wiedergekommen beim Söngvar Keppnin. Und wie es ausgegangen ist, das können wir ja gleich nochmal sprechen. Beim Söngvar Keppnin war ja nochmal auch hier ein Politikum, nämlich in Island gibt es ja auch eine starke Mehrheit, die sozusagen auch skandieren, dass Israel nicht am ESC teilnehmen soll. Und es haben sich auch einige Teilnehmer dort auch schon positioniert, dass sie nicht nach Malmö fahren werden, wenn Israel dort antritt. Also war das Ganze schon so ein bisschen behaftet, überschattet. Und ja, und es hat auch ein Palästinenser auch daran teilgenommen. Der ist sogar dann auch im Finale, bis ins Finale gekommen, nämlich Bashar Murad, der eigentlich aus Ostjerusalem kommt. Und der ist dort mit Wild West angetreten. Im Halbfinale hat er tatsächlich dann auch auf Isländisch gesungen. Und er war dann zum Schluss dann jetzt im Finale zusammen mit Hera Björk, die das Ganze dann natürlich auch gewonnen hat, die also nach 2010 wieder zum ESC zurückkehrt. Mit dem hat sie zusammen im Superfinale gestanden und letztendlich hat sie auch gewonnen. Hast du mit Hera Björk gerechnet? Nee, aber ich war sehr positiv überrascht davon. Also ich freue mich grundsätzlich immer über Hera Björk. Sowieso. Ja. ich finde die toll. Also ich fand die 2010 war das mein Lieblingslied im ganzen Jahrgang. Sie ist skandalöserweise nur 19. geworden. Das ist so frech. Das ist bis heute eine der größten Frechheiten im ESC-Kosmos. Und ja, ich verstehe, was du meinst, weil das Lied einfach jetzt nicht so der Knaller ist. Also es ist einfach so ein Durchschnitts-Pop-Song. Ich hab die Vorrunden nicht gesehen, deswegen habe ich jetzt zum ersten Mal dann den Auftritt gesehen im Finale. Und natürlich macht sie durch ihre Präsenz so viel, ne? Also ich meine, sie einfach so als starke Sängerin und dann so ein paar Bewegungen erkennt man auch wieder von 2010 und so, die einfach so ihre eigenen sind, ne? So dieses Kopfschaukeln so ein bisschen und so, das ist so. Ach, das hat mir irgendwie gefallen, das fand ich toll. Und deswegen war sie dann meine Favoritin, auch wenn ich jetzt den Song keinen Knaller finde. Aber ey, sie ist mit einem Megasong weit hinten gelandet. Dann kannst du auch mit dem Durchschnittssong gerne mal weiter vorne landen, hätte ich nichts dagegen. Und ja, war eine positive Überraschung, dass sie gewonnen hat. Also allein für Hera Björk im Goldregen hat sich die ganze ESC-Vorentscheidssaison gelohnt für mich. Und also, was ich total liebe an ihrer Performance, ist dieser Zeitlupen-Moment. Weißt du, welchen ich meine? Wenn sie so Ja. zurückgeht auf diese Treppe hoch und dann wird das so in Slow-Mo abgespielt. Boah, toll. Finde ich super. Und ich steigere mich da jetzt in einen Song rein, den, glaube ich, sonst keiner mag. Aber ist mir egal. Also ich feiere das total, dass Hera Björk dabei ist. Das war der bestmögliche Ausgang für mich. Ich finde das toll. Also, und was du schon sagst, dieses Politikum, ich meine, Bashar Murat, der wirkte sehr sympathisch und alles und so. Und muss man aber sagen, der hat jetzt auch kein Siegerlied. Also, wenn der gewonnen hätte, hätte der jetzt nicht gewonnen, weil er so einen umwerfenden Song hätte. Also, hätte die Wahl schon eine politische Dimension gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie knapp das war. Das wurde, glaube ich, noch nicht veröffentlicht. Knapp zwischen den beiden dann im Duell war. Aber also, das war ja jetzt kein Daddy, wo man sagt, okay, ey, das ist der Song, den wir schicken müssen, ey, das ist das Ding. Sondern das wäre schon eine echt politische Botschaft gewesen und das hätte den Song Contest auch noch weiter politisch aufgeladen. Also Island und Israel nicht im selben Halbfinale, aber die hätten dann im Finale natürlich aufeinandertreffen können. Und dann, da kann die EBU 100 mal sagen, das ist hier kein politischer Contest, dann wäre es Ja, im ja. Zweifel, wäre das Televoting dann natürlich einfach wären diese beiden Parteien gewesen. Im Zweifel irgendwie auf den Schultern von einem Künstler und einer Künstlerin, die natürlich einerseits wissen, worauf sie sich einlassen, andererseits dann aber halt da auch nur in Anführungszeichen Musik machen. Ich weiß nicht, ob das so geil gewesen wäre. Also das hätte diese ganze Geschichte irgendwie nochmal aufgeladen. Wie gesagt, absolut nichts gegen ihn und so. Aber also ich war ja sowieso, wie gesagt, vorbelastet, weil ich dachte, oh, Hera Björk nochmal zurück, wie cool wäre das? Und jetzt haben wir sie und also ich freue mich irgendwie darauf, sie wieder auf der ESC-Bühne zu sehen. Und auch wenn alle das jetzt so runter machen und sagen, das ist kein guter Song, ich hoffe, dass sie irgendwie das Halbfinale übersteht. Das wäre so gut, wenn sie im Finale dabei wäre. Ja, also ich glaube, man muss mal eins sagen. Also gestern Abend habe ich noch so gedacht, irgendwie, ja, das Söngver Kepnin steht heute Abend unter dem Motto 90er Jahre Party, ne? Also das war schon auch eine Richtung. Ich finde, da war auch tatsächlich bei allen fünf kein besonders großer Knaller dabei. Also, ich freue mich auch sehr über Hera Björk, dass ich die auch live nochmal auf der Bühne erleben kann. Ich habe sie mal in Stockholm bei so einer Art Meet and Greet habe ich sie auch mal erlebt. Da war sie auch super nett. Und auch gestern Abend hat man bei dem Auftritt von ihr auch einfach auch gesehen, was sie für eine tolle Künstlerin ist, mit sehr viel Erfahrung. Die muss einfach auch nur so ein paar leichte Bewegungen machen und sie ist einfach auch die Queen auf der Bühne und das macht einfach Spaß. Nichtsdestotrotz ist es natürlich jetzt nicht unbedingt ein besonders innovativer Auftritt. Ich glaube aber, dass man das Ganze noch so ein bisschen aufpimpt. Also sie hatte da gestern Abend auch so mit Showtreppe zwar und so und mit Tänzern. Aber ich glaube, vielleicht wird man das auch noch mal alles ein bisschen verfeinern, überdenken und so weiter. Und dann wird das, glaube ich, auch ein super Auftritt. Also stimmlich sowieso nicht und auch von ihrer Person wird das auch überhaupt keine Probleme geben. Da bin ich mir auch ganz sicher. Aber es war jetzt gestern Abend auch bei allen, es gab da noch so eine isländische Helene Fischer, nämlich die Sigur Oss da mit ihren Into the Atmosphere. Die hat sich auch, glaube ich, so wie sie sich auch so verhalten hat, hat sie auch sich schon als die große Favoritin, die sie ja auch, glaube ich, auch war und auch im Vorfeld auch so gesprochen wurde. Ja, die hatte dann auch so Glitzermikrofon und sah natürlich auch ganz hübsch aus, da irgendwie in ihrem Kleidchen und ihren Stiefelchen und so weiter irgendwie. Aber es war dann auch so, dass man dachte, ja, gut, kann man auch zum ESC schicken, aber ist jetzt auch nicht unbedingt, wo man jetzt sagen würde, wow. Und Island spielt ja im Moment in den Wetten noch ganz weit vorne mit. Also vorne im Sinne von, also weiter vorne als Deutschland. Immer noch? Und also wenn ich jetzt im Moment gerade drauf gucke, wir nehmen am Sonntagmittag irgendwie auf, ist Island auf Platz 5. So, also was? Ich weiß nicht, wie sich die Wetten, das wird sich vielleicht im Laufe der Woche noch mal ein bisschen verändern, wenn ihr das hört und ihr geht mal auf eurovisionworld.com, da könnt ihr diese Wetten, ich kann das ja mal in die Shownotes auch verlinken, da könnt ihr ja noch mal reingucken, wie es dann aktuell gerade läuft, aber hier habe ich jetzt gerade also als erstes Kroatien, dann kommt die Ukraine, Italien, Belgien, Island, Schweden, Schweiz, Frankreich, United Kingdom und Litauen. Und ja, werden wir mal gucken wollen wir mal gucken, Deutschland, da muss man leider sehr weit runter scrollen, Platz 28, den es ja eigentlich im Finale nicht gibt. Also werden wir wohl gucken, dass wir da wieder Letzte werden. Aber da sind ja noch 2 Monate hin. Aber wie gesagt, ich freue mich über Hera Björk und da gucken wir. Ich muss ja immer aufpassen, dass ich nicht Christa Björkmann sage. Das ist immer so, es liegt immer sehr nah beieinander. Diese Ähnlichkeit ist auch unfassbar. Und insofern, aber nein, ist Hera Björk. Und also man hat sie, glaube ich, auch schon mal irgendwie zusammen irgendwo gesehen, glaube ich, ne? Ich weiß es jetzt nicht, ob Christa Björkmann stimmt. Wobei er ja mittlerweile auch lange Haare hat. Also weiß man ja nicht, ne? Das ist halt dann. Bringen die nicht auf Ideen, sonst die Rolle tauschen von ESC. Ich musste übrigens, als sie gewonnen hat, direkt an die Geschichte denken, die mir Tim erzählt hat, Tim Frühling, als wir das Interview gemacht haben. Da hatte er ja gesagt, er hat damals in Oslo das Halbfinale, in dem sie nicht teilgenommen hat, hat er in irgendeinem kleinen Raum zusammen mit ihr geguckt und sich mit ihr die ganze Zeit ausgetauscht. Er wusste gar nicht, wie er da reingeraten ist, aber also das Zusammentreffen war irgendwie zufällig und war aber total schön. Aber ich bin immer noch neidisch und ich frage mich jetzt, wie kriege ich das in Malmö hin? Tipps immer willkommen. Ja, mal gucken. Das ist ja, also Marco Schreuder möchte ja gerne im Green Room bei der österreichischen Delegation sitzen. Vielleicht darfst du ja bei Island mitsitzen. Kann ja sein. Ich will nicht, nein, da will ich nicht sitzen, Gottes Willen. Ich will mit ihr zusammen das Halbfinale gucken, in dem sie nicht teilnimmt und dann hier irgendwie, weiß ich nicht, fachsimpeln ablästern. Mit ihr ablästern dann. Genau. Über Teilnehmer. Genau. So, das nämlich. Ach, ich glaube, du? Nee, ich hab noch was ganz anderes, mach du es. Ich glaube, dass sie sehr bodenständig ist und ich glaube, dass sowas macht mit ihr super bestimmt Spaß. Also ich glaube, also bei dem Meet and Greet war das auch so und die war echt sehr, sehr, sehr offen und gut, klar, die sind ja die großen Superstars, wenn sie da im ESC-Umfeld da irgendwie auftreten und die werden ja dann auch so von uns Fans werden die ja auch gehypt. So, ich sag mal, im normalen musikalischen Alltag werden viele sagen, Hera wer. So, aber hier im ESC-Umfeld, da sind sie natürlich die Superstars und das ist natürlich auch sehr, sehr dankbares Publikum, aber das hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe noch eine Kommentatorensache. Auf hohem Niveau meckern ist da das Stichwort. Es gab einen Stream mit englischem Kommentar für den Song by Captain, was ich grundsätzlich total toll finde. Also es gibt ja immer mehr Länder, die das irgendwie anbieten und dann kann man so ein bisschen verfolgen, was passiert jetzt und dann erklären sie dir vielleicht auch das Voting-System oder wie auch immer, übersetzen Interviews. Und ja, ich weiß nicht, beim Song by Captain war das so, dass der Typ irgendwie meinte, ja, schreibt mir unbedingt auf Facebook, wo ihr gerade diesen Stream guckt. Und dann hat er die ganze Zeit zwischendrin vorgelesen, wo ihm irgendwie irgendein hier Vorname X aus Land sowieso oder Stadt sowieso geschrieben hat, dass er gerade guckt. Das fand ich so nervig. Also ich weiß, ich bin ja jetzt wieder so Anti-Community-Mensch, aber ey, wenn da irgendwie Hera Björk im Interview ist, dann erzähl mir bitte, was die gerade erzählt, weil ich verstehe es nicht. Aber erzähl mir nicht, dass hier irgendwer da sitzt und das guckt und dann da und hier und noch ein Shoutout und schreibt mir alle und ich lese es alles vor. Das interessiert mich einen Scheißdreck. Also es ist so, wenn ich das sehen will, wo Leute das gucken, dann mache ich mir die Facebook-Seite auf, wo sie alle hingeschrieben haben. Aber ich will wissen, was in der Show passiert. Und also von mir aus kann er es irgendwie einmal vorlesen und sagt, boah, wir kriegen sogar Nachrichten, weiß ich nicht, aus Australien, dass die Leute das da gucken, wie cool. Aber nicht, dass er die ganze Zeit wieder und jetzt wieder die Liste vorliest und da haben wieder welche geschrieben und so. Ey, boah, das hat mich wirklich dann gestört. Aber wie gesagt, das ist ein Meckern auf hohem Niveau, weil allein, dass das angeboten wird, ist schon geil. Und ich habe schon wieder Angst, dass Deutschland irgendwann auf die Idee kommt und dann werden die ganzen schlechten Gags oder die ganzen blöden Sofa-Talks da alle übersetzt. Beim deutschen Vorentscheid wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn man dann über was anderes redet, ne? Dann kommt genau, das nicht genau. So rüber. Genau, da kannst du das vorlesen. Ja, man hätte das ja nutzen können. Im Song bei Captain waren ja diverse Werbeunterbrechungen. Dann hätte man das ja da in der Zeit dann auch sagen können. Aber geht mir auch so. Das fand ich beim ukrainischen Vorentscheid dies Jahr ganz schön, dass man eben halt auch übersetzt bekommen hat, was sagt Jamala, was sagt der Andrei, ich weiß jetzt gerade nicht, der Werka Sadutschka irgendwie halt immer mimt, was sagt der und dass die sich gestritten haben und so weiter irgendwie, das finde ich dann interessanter, weil ich bin ja dann nun nicht der Landessprache mächtig und möchte dann gerne mitverfolgen können, dafür sind ja solche englischen Kommentare und dann finde ich das irgendwie, ja, finde ich auch störend, ist dann irgendwie auch so. Ja, und dann gab es noch den serbischen Vorentscheid, das Finale. Und da war eine ganze Reihe an Songs, die da abgerissen wurde, war ein bisschen länger, die Timeline, aber es ging eigentlich doch relativ zügig voran. Also es waren dann schon, die Songs gingen so hintereinander, dann waren zwischendurch auch mal längere Parts, wo sie dann im Green Room dann den einen oder anderen Künstler auch dann interviewt haben, wobei in dem Falle auch wieder Link auf den deutschen Vorentscheid, da spricht man dann wenigstens auch mal mit den eigentlichen Künstlern, die auf der Bühne gestanden haben und nicht irgendwelche Leute von der Straße, die man dann da einfach auf so ein Sofa setzt und befragt. Insofern, ich kann es aber ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil ich kein Serbisch kann. Da gab es jetzt, glaube ich, auch noch keine englische Übersetzung. Jedenfalls habe ich die nicht gefunden. Und bevor wir vielleicht noch so auf den Sieger noch mal eingehen. Es ist ja auch wieder die Constructor, die bereits 2022 beim ESC schon mal angetreten war, mit einer, ich finde, eigentlich sehr innovativen Nummer. Und die hat auch letztendlich, die war einprägsam. Das sind ja immer dann so Ausschnitte manchmal, wenn man so, der ESC geht wieder los und dann schneidet man so herausragendsten Snippets so irgendwie von Auftritten und da gehört vielleicht auch Constructor wirklich dazu. Was ich jetzt echt ein bisschen boring fand, war, dass sie eigentlich diesen Auftritt ein bisschen abgewandelt eigentlich so wieder auf die Bühne gebracht hat. Also das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Also dieses Mal hat sie sich ein Kind gebackt. Also sie hat nicht die Hände gewaschen, aber die Künstler oder die Tänzer um sie herum oder Darsteller, nenne ich sie jetzt mal, hatten auch wieder Handtücher um und so weiter. Und das fand ich irgendwie dann leider ein bisschen sehr platt. Also sie hat da, glaube ich, auch in der, ich habe jetzt noch nicht in die Punkte reingeguckt, aber ich kann mich dran erinnern, dass sie da schon relativ weit vorne dann irgendwie auch so stand. Aber das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht irgendwie. Hattest du dir den Auftritt auch mal angeguckt? Exakt das Gleiche, was du auch gesagt hast. so hätte ich es jetzt auch gesagt. Schade, ne? Also, ich meine, das war ja damals schon nicht mein Ding. Also ich habe da auch schon erzählt, dass ich das einfach nicht mochte. Und ich habe keinen Zugang dazu gefunden. Ich weiß, dass es irgendwie skurril war. Und ja, wie du sagst, natürlich innovativ war es. Es war so innovativ, dass ich gesagt habe, ich mache einfach den gleichen Scheiß nochmal. Und dann war es halt null innovativ. Und wie du sagst, es war einfach das Setting, es war komplett gleich. Sie rührt da wieder in so einer Schüssel rum, dieses Mal halt nicht irgendwie mit Seife im Wasser, sondern in so einem Teig. Und denkst du, ey, das haben wir alles schon mal gesehen. Und ja, dann hat der Song vielleicht eine andere Aussage, aber das ist ja nicht das, was am Ende jetzt so bei allen dann ankommt, sondern du siehst einfach wieder nur sie, wie sie da halt in irgendeiner Schüssel rummengt und da stehen wieder die Leute irgendwie im Halbkreis um sie rum. Und ich habe auch gedacht, nee, ich fand's halt schon beim ersten Mal nicht gut und also das hätte mich wirklich sehr gestört, wenn sie das jetzt nochmal, also wenn sie jetzt gesagt hätten, ja, Constructor, mach doch den gleichen Auftritt nochmal. Also sie ist am Ende Vierte geworden, das war jetzt gar nicht so weit weg, also die Siegerin hatte schon ziemlich einen Punktevorsprung, aber jetzt so, ich meine, Vierte von, es waren glaube ich, es gab ja Halbfinals unter der Woche, es waren insgesamt 28, die da angetreten sind in diesen zwei Halbfinals, im Finale waren es noch 16, also aus einer relativ großen Masse dann doch Vierte geworden am Ende. Ja, aber Ich meine, dass du da sagst, okay, du warst schon mal so stark beim ESC, da kann man dich nochmal hinschicken, dann gewinnst du das vielleicht. Den Impuls hättest du ja auch geben können, aber den hat sie dann trotzdem auch zum Glück nicht gegeben. Weil das, alles, was du gesagt hast, das war, ich habe auch gedacht, boah, nee, langweilt mich, bitte nicht. Ja, schade eigentlich, ne? Das ist so irgendwie. Aber schade finde ich eigentlich auch das Ergebnis. Theodora Ramonda, eigentlich ja, so eine Balkanballade mit einer tollen Sängerin. Aber so, man kann da gar nicht so wahnsinnig viel dran festmachen, dass man fast schon befürchtet, dass das womöglich vielleicht im Semifinale wirklich kippen könnte. Also finde ich eigentlich ein bisschen schade. Es war zwar sehr opulent, ist zwar sehr dunkel gehalten gewesen und kraftvolle Stimme, aber ansonsten außer Spesen nichts gewesen, würde ich da jetzt mal tippen. Ne? Also ich finde das Lied finde ich auch nicht so ganz eingängig, ist halt, wie du sagst, klassische Balkanballade, was ja eigentlich auch was Schönes ist. Ja, also unbedingt. Grundsätzlich nimmt man ja gerne mal so eine Balkanballade, da kommt ja mal tolle Stimmung rüber. Mhm. Aber was ich fand, was den Auftritt besonders gemacht hat, war das Bühnenbild und alles, was da so passiert ist. Also ich finde, das hatte mehrere Wow-Shots, die ich ja hier immer propagiere, die man braucht. Also mit diesem Bodennebel und so diese Stimmung, die darüber kam. Die war toll und die war für mich am Ende auch das, was diesen Song und diesen Auftritt zum Siegerauftritt gemacht hat. Und das hätte ich gerne alles wieder dann auf der Bühne, auf der großen Bühne in Malmö. Und wenn das alles wiederkommt, dann würde ich jetzt, also würde ich da noch nicht das Halbfinale abschenken. Dann finde ich, dann kann das schon was werden. Dann ist da irgendwie so, es ist einfach diese Stimmung, die dann rüberkommt. Und das finde ich, hat jetzt da im Vorentscheid gut geklappt. Das bitte nochmal. Hm. Ja, also ich muss es jetzt tatsächlich auch erst nochmal so ein bisschen für mich einordnen, wenn jetzt nachher alle 37 Songs auch am Start sind und wie die so im Semifinale dann verortet sind und so weiter. Vielleicht das eine oder andere Mal spielt ja auch die Reihenfolge auch nochmal eine Rolle. Aber das ist ja, also jedenfalls hakt es sich bei mir nicht jetzt im Moment so schnell in den Kopf ein, aber das muss ja jetzt auch erstmal nichts heißen. Sind ja noch 2 Monate und die können natürlich ja noch einen riesigen Schritt nach vorne machen. Ich würde tatsächlich nochmal, wenn wir nochmal auf die einzelnen Vorentscheide nochmal gehen, dann sag mir doch nochmal der Luxemburg-Index. Welchen würdest du denn San Marino geben? Oh Gott, das ist eine Fangfrage, da darf ich nicht drauf antworten. Der Luxemburg-Index von San Marino, ist der noch messbar? Haben wir nicht gesagt, dass der Luxemburg-Index einfach so eine Figur ist, die neben uns auf der Couch sitzt? Ja, ja. Dann würde ich sagen, der hatte Tränen in den Augen die ganze Zeit, aber so teilweise Lachtränen, teilweise wirklich geheult und manchmal hat er auch nur fassungslos auf den Bildschirm gestarrt. Das war mein Luxemburg-Index während San Marino. Aber letztlich hat er ja Spaß, ne? Ja, er weiß selber noch nicht, ob er Spaß hatte. Also so, es ist so, vielleicht hatte er Spaß und er will es aber auch selber noch nicht zulassen. Mhm. So, weil das eigentlich nicht seinem Typ entspricht. Mhm. Mhm. Deiner? Und, ich habe ja nicht so viel gesehen. Ich glaube tatsächlich, ich glaube, der hatte Spaß, ne? Also das so aufgrund deiner Erzählung würde ich, glaube ich, sagen, letztendlich irgendwie war so ein Guilty Pleasure so in der Vorentscheidssaison. Ja, vielleicht aber auch so ein bisschen so ein überheblicher Spaß, weißt du? Weil ich meine, er ist ja anders geeicht. Und dann so sagen, hey, guck mal, was die da machen, ey, das mit dem Eisbär, jetzt komm. Also ich glaube, dieser Eisbär, den hat er echt als persönliche Beleidigung empfunden. Ja. Genauso wie ich übrigens. Also dass er gesagt hat, ey, was willst du für mich? Ich bin der Luxemburg-Index, warum guckst du mir so einen Scheiß an? Aber sonst, ja, also aber er geht auch nicht weg. Also er guckt auch immer mit mir, wenn ich irgendwas gucke. Also so, dass er aufsteht und geht, das passiert sehr selten. Mhm. Und deswegen, er ist mein treuer Begleiter. Und ich glaube, er ist auch schon ein bisschen traurig, dass die Vorentscheidssaison bald rum ist. Das wäre dann bei mir auch, glaube ich, so, ja. Und beim Dora in Kroatien, was wäre da dein Luxemburg-Index? Da würde ich sagen, da hat ein Künstler den Luxemburg-Index sehr entweder in die Höhe getrieben oder sehr, ja, wie soll man sagen, positiv aufgeregt, positiv erregt. Also da ist er, Da hat er lange irgendwie gesagt, ja, okay, was passiert da? Naja, weiß auch nicht und so, wann gibt's Essen? Und dann kam aber einer und ja, da ist er hier durch die Bude getanzt. Der Luxemburg-Index. Ist das eigentlich kindisch, was wir hier machen? Gar nicht, gell? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, wir, also ich glaube, bei Kroatien ist mein Luxemburg-Index, ich glaube, sehr zufrieden, dass Kroatien auch mal vorne mitspielt. Also das ist dann so gegönnt. Bei den einzelnen Songs gehen wir natürlich jetzt nicht in den Luxemburg-Index rein. Beim isländischen Söngvar Kapninn, würde ich sagen, ist der Luxemburg-Index sehr familiär eingestimmt, schwelgt in den 90er Jahren, hat wieder seine Raver-Sachen an, erinnert sich noch an die Love Parade, als sie noch in Berlin war irgendwie und ja, und ist eigentlich freudig gespannt auf das, was da in Malmö passiert. Wie wäre das bei dir? Ja, meiner war zwischendrin ohnmächtig. Und dann, als das Ergebnis verkündet wurde, hatte so Herzchen in den Augen gehabt. Also so, ich weiß jetzt nicht, ob er gesagt hat, dass das so seinen Standards entspricht, aber er war doch so ein bisschen verliebt. Ja, und beim... Oh Gott, wenn das jemand hört, ey, wir müssen echt in Therapie gehen. Wir sind Fans, also da gehen wir kein Deutsch. Luxemburg hat uns so zerstört in der ganzen Vorentscheidsrunde. Und bei Serbien, was wäre da dein Luxemburg-Index? Oh Gott, da hat er sich eine Pizza bestellt und hat relativ teilnahmslos zugeguckt und aber also war jetzt auch nicht beleidigt, das gucken zu müssen, aber das war eher so ein gechillter Abend, bei dem er jetzt nicht viel Aufregung hatte. Ja, meiner war, hatte auch andere Dinge zu tun und hat da immer mal so reingeschaut und war eigentlich mit vielen Beiträgen doch sehr versöhnt, dass da, also auch tatsächlich auf der Bühne ist auch sehr viel Innovatives auch irgendwie passiert. Man hat sich eigentlich auch bei den meisten Auftritten sehr viel Gedanken gemacht. Das hat man auf jeden Fall gesehen und es war irgendwie wirklich auch ja, sehr, sehr familiär und sehr schön. Mhm. Mein Luxemburg-Index hat jetzt mega Angst vor Portugal, die ich ihm gemacht habe, weil ich ihm schon ein bisschen aus den Vorjahren erzählt habe. Und Schweden, das wird ja auch nochmal interessant werden, was wir dazu zu sagen haben. Ja, Schweden hat er von seinen Kumpels gehört, dass das total geil werden soll, aber er traut der Sache noch. Ja, genau. Ich glaube auch. Wer sind die Kumpels, müsste man auch mal überlegen, aber das führt jetzt zu weit. Ja, das sind ja andere Fans, von denen man weiß, dass sie ja sehr auf das Mello-Festival ja auch stehen und wo das auch in Ordnung ist, aber das werden wir mal in der nächsten Folge dann mal ausgiebig dann besprechen. Mit wem hängt mein Luxemburg-Index ab? Das ist die Frage. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir machen auch jetzt den Sack zu. Jetzt, wir haben eine sehr ereignisreiche Woche hinter uns mit vielen tollen neuen Songs. Ich werde mich weiterhin in die ESC-Playlist irgendwie reinhören, wenn ich immer mal dafür Zeit finde und meistens ja so auf dem Weg zur Arbeit oder wieder zurück oder so. Mal gucken, am morgigen Montag bin ich auf dem Konzert von Olli Schulz und da werde ich sicherlich auch noch eine Weile hinfahren, weil der ist weiter raus in Harburg irgendwie. Da hat er vom Grünspan das in die Edel-Optics-Halle irgendwie verschoben. Weil so viele Karten Nachfragen wahrscheinlich auch waren. Ich freue mich da schon drauf. Das Album ist ja auch irgendwie sehr schön. Und da werde ich sicherlich auch die ESC-Playlist sicherlich auch das ein oder andere Mal dann auch nochmal anmachen und mich da nochmal rein. Olli ist ja auch der berühmte österreichische ESC-Kommentator. Das stimmt. Also es hat alles einen ESC-Bezug, wenn wir darüber reden. Ich kann ja mal nächstes Mal auch mal über das Konzert nochmal reden. Ja, gerne. Also ich verfolge ihn ja auch schon sehr lange. Also es klingt immer so stalkermäßig. Ja, genau. Also ich hatte tatsächlich vor, das ist jetzt schon über 10 Jahre her oder so, mal ein Interview mit ihm, bevor er diese ganze Podcast-Nummer gestartet hat. Und tatsächlich auch bevor er diese Fernsehsache, die er zwischendurch hatte, gestartet hat. Also außer als er wirklich noch so im Grand Hotel Van Cleef-Umfeld war und so. Also bin ich super, wo er sich jetzt hingespielt hat. Und natürlich... Ja, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten gewesen, als Fest und Flauschig dann so, wenn sie dann anfangen, irgendwie so ein ESC runterzumachen. Aber ich glaube, so ganz im Runtermachen sind sie jetzt ja nicht mehr, seit sie da waren. Nee, gar nicht. Nee. Aber es war tatsächlich so, dass sie jahrelang da auch ein bisschen da drüber hergezogen sind. Und ich glaube, insbesondere Jan Böhmermann hat sich da, glaube ich, auch, wie das so seine Art ist, auch in den ESC, glaube ich, so ein bisschen reingenördet in den letzten ein, zwei Jahren. Und plötzlich hat er, glaube ich, so festgestellt, ach, das ist, glaube ich, doch ein ganz geiler Event. Und deswegen haben sie ja auch letztes Jahr auch einen ziemlich geilen Kommentar dann auch abgeliefert, der ja auch lustig war und auch sehr respektvoll war. Das muss man ja auch mal so sagen. Und ja, was will man mehr? Also insofern ist das halt, aber Olli Schulz gehört ja auch zu den Leuten, die auch gerne mal ihre Meinung mal so um 180 Grad mal so drehen. Aber das, wer, wenn nicht wir, ändern wir ja auch mal unsere Meinung zu irgendwelchen Dingen. Und man schaut ja im Laufe der Jahre über andere, auf andere Dinge nochmal anders. Nochmal anders drauf. Ja, ist ja auch völlig okay. Olli hat ja tatsächlich damals am, irgendwie ziehe ich jetzt gerade deine Verabschiedung in die Länge, egal. Olli Schulz hat ja damals am Bundesvision Song Contest auch teilgenommen, ne? Davor ja. Auch gesagt, Stefan Raab gehe ich nie hin und er war auf einmal da und so. Das ist aber ja. Auch da, das erzählt er ja heute noch davon, wie sauer dann einige Fans waren, dass er da sein Wort gebrochen hat, wie auch immer. Aber von daher war er ja zumindest bei so einer ähnlichen Veranstaltung da auch. Ja, Stefan Raab soll ihn ja noch irgendwie hinterher ja auch noch groß gelobt haben für diesen Beitrag. Und also insofern, hat er wahrscheinlich mit allen gemacht. Ja, ja, genau. Ja, dann, ja, wenn nicht noch irgendwas anderes Wichtiges ist, dann wir können gerne noch bis zuletzt irgendwie auch reden, aber die Zeit läuft uns etwas weg, weil du ja auch noch, dein Flieger geht ja noch, also der ist ja dann gleich, ne? Genau. So auf diese Wetten-das-Art, ja, Sonja kann jetzt nicht länger bleiben, also der Flieger geht und dann schließen wir auch mal diese Folge und ja, wir sind aber auch schon in 14 Tagen wieder dabei. Also das war der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Weitere Infos über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Wir würden uns über Erwähnungen in Social Media sehr freuen, aber auch über eure Kommentare auf unserer Website. Abonniert uns gern auf Spotify, Apple Podcast und YouTube. Und wenn ihr Lob, Fragen, Anregungen oder Kritik loswerden wollt, könnt ihr uns gern eine Mail an kundendienst@escgreenroom.de schreiben. Ja, dann Sonja, wir hören uns auch in 14 Tagen wieder, auch liebe Hörerschaft, wir hören uns auch in 14 Tagen wieder und der ESC kommt mit langsamen, aber kräftigen Schritten immer näher auf uns zu und das ist ja auch sehr schön und da müssen wir jetzt auch mal so die nächsten Folgen uns da jetzt mal langsam drauf vorbereiten, ich würde mal sagen, auch vielleicht so vor Ort podcasten oder so, das müssen wir dann nochmal hier so intern nochmal so ein bisschen klären. Und dann schauen wir mal, wie es denn so weitergeht. Also Sonja, bis dann, ne? Tschüss. Tschüss.